Und wir danken dir, Jesus. Du bist würdig. Du bist würdig, unseren Lobpreis zu nehmen und zu empfangen. Du bist würdig, unsere Anbetung zu empfangen. Und Herr, wir danken dir, dass du uns würdig gemacht hast, Herr, deine Gegenwart hier auf der Erde in Empfang zu nehmen, Herr. Deine Gegenwart, deine Herrlichkeit, deine manifeste Präsenz, Herr, hier auf der Erde zu tragen, Herr. Und hier auf der Erde ein Wohnort zu sein, Herr, für diese Gegenwart, für diese Herrlichkeit. In 2. Chronik 5, Vers 2 heißt es, damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Oberhäupter der Stämme, die Fürsten der Geschlechter der Söhne Israel, nach Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn heraufzuholen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Die Lade des Bundes des Herrn heraufzuholen. Das war im alten Bund der Ort der Herrlichkeit Gottes, der Ort der manifesten Präsenz Gottes. Die Lade repräsentierte die Gegenwart Gottes. Und sie hatten diesen Auftrag, die Gegenwart Gottes an ihren Platz zu holen, wo sie hingehört. Und jeder nahm seinen Platz ein in diesem Auftrag. Das heißt hier Vers 3 weiter. Und alle Männer von Israel versammelten sich zum König an dem Fest. Das ist der 7. Monat. Alle Ältesten von Israel kamen. Und die Leviten trugen die Lade. Und sie brachten die Lade hinauf, dazu das Zelt der Begegnung und alle heiligen Geräte, die im Zelt waren. Die Priester und die Leviten brachten sie hinauf. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die sich bei ihm eingefunden hatte und vor der Lade stand, opferten Schafe und Rinder, die vom Mengen nicht berechnet und nicht gezählt werden konnten. Das ist das Opfer. Es ist unser lebendiges Opfer. Im neuen Bund sind es nicht mehr Schafe und Rinder, sondern es ist unsere Hingabe. Es ist unsere Hingabe. Gebt nun eure Leiber hin als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, sagt Paulus. Es ist das Opfer, das die Gegenwart Gottes hineinbringt in diese Welt, das sie Wohnung nehmen lässt in unserer Mitte. Vers 7, und die Priester brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz, in den Hinterraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, Vers 11. Sie stellten die Lade an ihren Platz, wo sie hingehört. Sie nahmen die Gegenwart Gottes in Empfang. Und es geschah, als sie diesen Auftrag erledigt hatten, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen. Denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, das heißt ausgesondert für Gott. Und zwar unabhängig, ob sie im Dienst waren oder nicht. Es ist wichtig heute Morgen, dass du dich aussonderst für Gott, damit seine Herrlichkeit sich lagern kann, dass du ausgesondert bist für Gott, egal ob du im Dienst bist oder nicht. Die, die im Dienst sind, sowieso, aber auch die, die nicht im Dienst sind, sie hatten sich geheiligt. Und als die Leviten, die Sänger waren, sie alle nämlich, Asaf, Heman, Jetudon, ihre Söhne und ihre Brüder, jeder war an seinem Platz, in Byssos gekleidet, mit Zimbeln und mit Harfen und Zittern, an der Ostseite des Altars standen und bei ihnen etwa 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Halleluja. Bist du an deinem Platz heute Morgen im Geist? Ist dein Blick ganz und gar auf den Herrn gerichtet? Den Herrn der Heerscharen, den König der Herrlichkeit? Hast du dich ausgesondert für ihn? Jeder an seinem Platz, in Einheit. Kein Gedanke dazwischen, nichts dazwischen, keine Ablenkung dazwischen, sondern jeder von uns ausgerichtet auf die Herrlichkeit des Herrn. Dann kann er sich manifestieren. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen jeden Einzelnen positionierst, Herr, in deiner Herrlichkeit. Danke, dass du jeden Einzelnen heute Morgen hier positionierst. Vor deinem Angesicht, Herr. Dass du jeden Einzelnen seinen Platz einnimmst, unabgelenkt im Blick auf dich, Herr. Oh, Herr, unabgelenkt. Oh. Wenn du merkst, du bist noch abgelenkt, weißt du, dann beug dich vor ihm, sag, Herr, vergib mir. Herr, hilf mir, wirklich unabgelenkt meinen Blick auf dich gerichtet zu halten heute Morgen, weil er möchte mit seiner Gegenwart kommen. Er möchte mit seiner Kavod kommen, noch stärker, noch stärker. Oh. Beug deine Knie vor ihm, wenn du in Sünde gelebt hast heute Morgen. Dann beug deine Knie vor ihm, bitte ihn um Vergebung, heilige dich, reinige dich, nimm sein Blut in Anspruch. Weißt du, er verdammt nicht, aber er ist heilig, er kann Sünde in seiner Gegenwart nicht tolerieren. Er kann es nicht tolerieren, auch nicht negatives Reden, auch nicht Wut und Zorn, auch nicht Anstöße oder irgendetwas. Beuge dich vor ihm. Was es vorher gehört, komm zu Jesus. Er ist alles, was du brauchst. Er vergibt dir, er reinigt dich durch sein Blut. Halleluja. Oh, wir danken dir, Herr, dass du uns dein Angesicht zugewendet hast. Und jeder, der mit freiem Herzen auf dich schaut, Herr, wird zu einem lebendigen Kanal deiner Gegenwart hier auf der Erde, Herr. Zu einem lebendigen Kanal, Herr Jesus, deiner Gegenwart, Herr. Lass jeden seinen Platz einnehmen heute Morgen. Asaf, Jeduthun, Heman, Peter, Wolfgang, Astrid, Tabea, wie auch immer du heißt, nimm deinen Platz ein heute Morgen. Lass uns zusammen singen, ich stehe in deiner Gegenwart. Lass uns vor ihm stehen, lass uns vor sein Angesicht kommen, mit unabgelenktem Blick. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Mit anderen Worten, deren Blick auf ihn gerichtet ist. Ganz und gar. Halleluja. Ich stehe in deiner Gegenwart. Ich sehe dein Angesicht. Ich stehe in deiner Gegenwart. Auf sein Angesicht in deiner Gegenwart. alles andere hinter dir im Vertrauen. Heller als die hellste Sonne, leuchtet als tausend Sterne, Augen, die vor Liebe strahlen. Sag, komm näher, komm näher, komm näher, komm näher. Komm näher. Komm vor mein Angesicht. Hab keine Eile, weißt du, keine Eile. Nicht schnell, schnell, kurzer Touch und dann wieder weg. Sondern komm vor mein Angesicht, sagt Jesus. Er lockt dich, er zieht dich, er ruft dich. Er sagt, ja, komm, komm vor mein Angesicht. Komm vor mein Angesicht, komm vor mein Angesicht. Weißt du, er möchte dich beschenken vor seinem Angesicht. Von seinem Angesicht. Er will dich beschenken heute Morgen. Es ist wie wenn der Papa sagt, hey, komm her, ich hab was für dich. Und das Kind rennt in seine Arme. Und ist empfangsbereit. Was hast du für mich, Papa? Jesus möchte dich heute Morgen beschenken. Er möchte dich beschenken. Matthäus 10,1 heißt es, und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, zu sich gerufen hatte, er hat dich zu sich gerufen heute Morgen, er hat dich vor sich gerufen heute Morgen, er hat dich vor sein Angesicht gerufen. Und als er das getan hat, gab er ihnen, in anderen Worten, er beschenkte sie, er gab ihnen etwas. Was gab er ihnen? Matthäus 10,1. Er gab ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Oh, Halleluja! Er gab ihnen Vollmacht. Halleluja! Wer ist heute Morgen hier und du sagst, ja, du möchtest diese Vollmacht, Dämonen auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen? Halleluja. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich bin aber selber krank, ich brauche ja selber Heilung. Ich sag dir, wie wäre es, wenn du heute in diesem Gottesdienst nicht nur selber geheilt werden würdest, sondern auch Vollmacht bekommen würdest, Vollmacht hättest, anderen mit göttlicher Heilung zu dienen? Halleluja. Schau ihm in die Augen. Schau ihm in die Augen. Da ist er. Da ist er. Und er will dich beschenken. Oh, er will dich beschenken. Er will dich beschenken mit Vollmacht. Da ist Vollmacht und Autorität. Oh, Vollmacht und Autorität, die Kranken zu heilen. Vollmacht und Autorität, oh, Dämonen auszutreiben. Vollmacht. Vollmacht und Autorität. Vollmacht, Vollmacht, Vollmacht. Oh, da ist Vollmacht. Oh, da ist Vollmacht, Vollmacht. Oh, Vollmacht. Oh, Vollmacht. Oh, da ist Vollmacht. Oh, schau auf ihn, jeder im Raum. Schaut auf ihn, schaut auf ihn, schaut auf ihn. Schaut nicht auf das, was passiert im Raum, sondern schau auf Jesus. Da ist Vollmacht. Er teilt Vollmacht zu. Oh, er teilt zu. Oh, er teilt zu. Oh, er teilt zu. Oh, er teilt zu. Oh, er teilt zu. Oh, er teilt zu. Vollmacht. Oh, Vollmacht. Vollmacht. Oh, Jesus. Oh, das Gewicht seiner Herrlichkeit wird stärker. Schau auf ihn. Er ruft dich heran. Als er sie herangerufen hatte, gab er ihnen. Oh, er gibt dir. Er gibt dir. Er gibt dir. Oh, er gibt dir. Er gibt dir. Er gibt dir. Oh, er gibt dir. Er gibt dir Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Die Kranken zu heilen, jedes Gebrechen. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Da ist Vollmacht. Oh, da ist Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Oh, da ist Vollmacht. Vollmacht. Streck dich aus. Schau auf ihn. Er beschenkt dich. Da ist Vollmacht. Und er hauchte sie an und er sagte, empfang Heiligen Geist. Empfang diese Zuteilung. Empfang diese Zuteilung. Empfang Vollmacht. Vollmacht. Oh, Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Oh, Halleluja. Halleluja. Vollmacht. Oh, Jesus. Jesus. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Durchdringe ihn mit Vollmacht. Oh, jede Zelle seines Seins, Herr, jede Zelle seines Körpers. Ich dringe sie mit Vollmacht. Vollmacht. Er ist voll. Jesus, Jesus, oh, das Vollmacht, Jesus, Vollmacht, oh, Jesus, Vollmacht, oh, Jesus, frei und los in seiner Gegenwart, oh, frei und los, oh, das ist Vollmacht, Vollmacht, Vollmacht, Vollmacht, Vollmacht, oh, Jesus, Jesus, oh, oh. Dringe jede Faser ihres Körpers, jede Faser ihrer Seele. Vollmacht. Oh, streck dich aus, wo auch immer du bist hier im Raum. Oh, da ist Vollmacht, weißt du, es ist aus seiner Herrlichkeit, es ist von seinem Angesicht her. Jesus ist im Raum, das Gewicht seiner Herrlichkeit ist hier im Raum. Das Gewicht seiner heilenden Herrlichkeit ist hier im Raum. Halleluja, Jesus, Vollmacht, Jesus, danke, Jesus, Halleluja, Halleluja, oh, was willst du, dass ich dir tue, sagt Jesus, oh, frei und los, yes, Lord, danke, Jesus, oh, himmlische Freiheit, Herr. Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ja, da ist es, da ist es. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, yes, Lord. Da ist ein Gewicht. Da ist ein Gewicht. Jesus ist im Raum. Jesus geht durch den Raum und völlig unabhängig auch von meiner Handauflegung. Wo du bist, streck einfach deine Hände aus. Empfang. Vollmacht. Wo du bist. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Empfang. Empfang. Empfang. Empfang. Empfang. Empfang. Vollmacht. Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Empfang Vollmacht. Jesus. Deine Gegenwart ist hier. Jemand ist hier auf dieser Seite des Raumes und du hast, bei dir wurde ein Tumor oder Knoten oder Gewächs geschwulst oder wie auch immer, ungefähr so groß wie, ja, was ist das, keine Ahnung, 3 Zentimeter Durchmesser ungefähr, in deinem Innereien. Und Jesus berührt dich gerade jetzt, streck einfach deine Hände aus, wenn dich das betrifft, streck einfach deine Hände aus, ja, Jesus berührt dich da hinten, ja, da ist es, in Jesu Namen, und dieses Ding löst sich auf jetzt in dem Namen Jesus. Oh, das ist Gewicht seiner Herrlichkeit, Halleluja, fang es, Vollmacht, Jesus, Jesus, danke Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, dir sei alle Ehre, Herr. Oh, dir sei alle Ehre, Herr. Du bist hier, Herr. Danke, Herr, dass du niemand hier in diesem Raum vergessen hast, Herr. Halleluja. Jemand steht ganz hinten, ich glaube ganz hinten in der letzten Reihe, da irgendwo einer von denen, die an der Wand steht, ist eine Frau und du hast ein Problem im Unterleib. Gott sieht dich und er berührt dich gerade jetzt, wenn dich das betrifft, streck einfach deine Hände aus zu ihm. Ja, Gott berührt dich gerade jetzt, Gott berührt dich gerade jetzt da, genau, du ganz hinten an der Wand, in Jesu Namen. Danke Vater für deine heilende, wunderwirkende Kraft, Herr, die dir jetzt durch diesen gesamten Unterleib durchgeht, Herr, im Namen Jesus, Herr. Danke, Herr, dass göttliche Ordnung da hineinkommt, sämtliche Organe in die Ordnung Gottes kommen, Vater, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus, ich preise dich dafür, Herr. Danke, Herr, danke, Jesus. Du bist hier, du bist hier, du bist hier. Gott berührt dich, ja genau, du, Gott berührt dich. Leg mal deine Hand auf deine Brust. Leg mal deine Hand. In Jesu Namen, empfang seine heilende Kraft gerade jetzt. In dem Namen Jesus, empfang. Schau auf Jesus, schau auf Jesus, schau auf Jesus. Er spricht sein Wort jetzt zu dir. Durch meine Wunden, sagt Jesus, bist du geheilt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Die heilende Kraft geht hinter dir, die Frau, genau du, ja, du mich jetzt anschaust mit der Brille, mit der roten Brille. Die heilende Kraft geht gerade jetzt zu dir. Ich sehe das. Es ist von ihr zu dir weitergegangen, in Jesu Namen. Die heilende Kraft berührt dich gerade jetzt, in Jesu Namen. Jesus berührt dich. Er ist der Herr, dein Arzt. Danke, Vater, dass göttliche Ordnung in diesen Körper kommt jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Herr, sämtliche Zellen, sämtliche Blutzellen müssen sich ausrichten jetzt gemäß der Schöpfungsordnung Gottes. Sämtliche Körperzellen in dem Namen Jesus, alles, was nicht hineingehört in diesen Körper, muss jetzt rausgehen in dem Namen Jesus, Herr. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Herr, für dein Wunder, Herr. Herr, du bist der Herr, unser Arzt, Herr. Du bist unser Wunderwirker, Herr. Wir preisen dich. Wir preisen dich, Vater. Halleluja, Halleluja, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, du hast es empfangen. Nimm es, danke ihm. Beginn ihm zu danken. Beginn ihm zu danken. Die Kraft Gottes hinter dir, die Dame mit den beiden Händen erhoben. Die Kraft Gottes kommt auf dich. Genau, du mit den beiden Armen gehoben. Die Kraft Gottes kommt gerade. Empfang, empfang. Ja, du, genau, empfang. In Jesu Namen. Kraft Gottes auf dich. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Der Heilige Geist ist hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hier in diesem Bereich, ich glaube, da ziemlich genau, da ist jemand, du hast ein Schulterproblem. Mach mal deine Augen kurz auf. Du hast ein Schulterproblem. Hier in diesem Bereich, da auf der Seite von dem. Du hast ein Schulterproblem. Und Jesus berührt dich gerade jetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Die Kraft Gottes geht rein in deinen Körper. In Jesu Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. So, und im Namen Jesus. Schulter sei geheilt in Jesu Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Und jetzt beginn deinen Arm zu heben. Beginn deinen Arm zu heben. Wenn du ein Schulterproblem hattest, beginn deinen Arm zu heben. Beginn deinen Arm zu schwenken. Beginn etwas zu tun, was du vielleicht vorher nicht tun konntest. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Herr, wir danken dir für deine heilende, deine wunderwirkende Kraft, Herr. Wir danken dir, Vater. Oh, danke, Jesus. Lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Hier. Halleluja. Danke. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Jesus, wir preisen dich, ja. Wir preisen dich, ja. Halleluja. Ich glaube, hier in diesem Bereich links von mir, gerade in diesem Bereich, das sind einige, die irgendwie ist es wie so ein Cluster, das sind ein paar, die wirklich Schleier und Punkte, Dinge einfach vor ihren Augen haben, grauer Star oder sowas ähnliches, einfach Dinge vor den Augen, die da nicht hingehören. Wen betrifft das alles hier in diesem Bereich? Naja, eine ganze Reihe. Okay, in Jesu Namen, ich setze jetzt deine heilende Kraft frei, Herr, auf diesen ganzen Bereich. Jeder Einzelne, der in diesem Bereich gerade jetzt steht, der Punkte, Flecken oder Schleier vor den Augen hat, in dem Namen Jesus, leg deine Hand auf deine Augen. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, Augen, seid geheilt in Jesu Namen. Ich befehle jedem Schleier zu verschwinden. Ich befehle jedem Punkt jetzt zu verschwinden. Ich befehle jeder Einschränkung des Sehfeldes jetzt zu verschwinden. Jedes Gitter, das vor den Augen ist. Ich befehle dem jetzt zu verschwinden in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Empfang deine Heilung jetzt. Und jetzt pass auf, in Jesu Namen, ich zähle bis drei und wenn ich bis drei gezählt habe, dann nimm deine Hand weg, schau ins Licht und du wirst sehen, der Punkt oder der Schleier oder das Gitter oder was auch immer es war, ist verschwunden in Jesu Namen, in Jesu Namen. Ich sage jetzt in Jesu Namen, eins, zwei und jetzt in Jesu Namen, drei, frei und los, schau nach oben, schau nach oben, schau ins Licht, Halleluja. Was ist mit dem Schleier, was ist mit den Punkten, Halleluja, Halleluja. Gib Jesus die Ehre, wenn du merkst, der Schleier ist weg, Halleluja, danke Jesus, lass uns ihm die Ehre geben, da hinten auch, danke Jesus, danke Vater, bei dir, Halleluja, bei dir auch, danke Jesus, oh, danke Jesus, Halleluja. ich spüre, wie die heilende Kraft Gottes jetzt den ganzen Raum erfüllt. Wenn du irgendwo in deinem Körper krank bist, dann kannst du jetzt deine Hand auf die Stelle legen. Da ist die heilende Kraft Gottes überall im Raum. Jesus ist hier mit diesem Mantel der Heilung. Und wir sagen jetzt in dem Namen von Jesus, jede Krankheit, die hier in diesem Raum repräsentiert ist, wie auch immer sie heißen mag, ob sie Krebs heißt, ob sie Hashimoto heißt, ob sie MS heißt, ob sie grauer Star heißt oder grüner Star heißt, ob sie Schwerhörigkeit heißt oder ob sie Darmprobleme heißt, ob sie Morbus Crohn heißt oder ob sie Unterleibsprobleme heißt oder wie auch immer sie heißt, ob sie Knieprobleme heißt oder Bandscheibenprobleme, in dem Namen Jesus, wir sagen jetzt, weiche, verlasse diesen Raum in dem Namen Jesus. Tief ein, atme mal tief diese Luft des Himmels, diese Luft seiner Herrlichkeit ein. Einige werden gerade geheilt in ihren Bronchien, einige werden geheilt in ihrer Lunge sogar, während sie die Herrlichkeitsluft einatmen. Oh, da ist ein Aufatmen in seiner Herrlichkeit. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Halleluja. Wir lieben dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Du darfst zu deinem Platz gehen, aber bleib in seiner Herrlichkeit. Bleib in dieser Luft. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wer ist alles hier für ein übernatürliches Eingreifen Gottes in seinem Leben? Streck mal deine Hand aus. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr da hinten, ihr noch keinen Platz habt, die Ordner zeigen euch Plätze. Es sind noch Plätze in der Mitte, da sind noch zwischen den Reihen. Einfach setzt euch hin. Keiner steht, sondern wir haben für alle Plätze. Also setzt euch einfach da in der Mitte, die Ordner zeigen euch oder schaut, wo ein freier Platz ist. Und dann setzt euch da hin. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, ich weiß nicht, mit was du heute Morgen hierher gekommen bist. Oder du sagst, du brauchst ein übernatürliches Eingreifen Gottes in deinem Leben. Vielleicht hast du eine schlechte Nachricht bekommen irgendwoher, in irgendeiner Hinsicht. Vielleicht leidest du schon lange unter irgendeinem Problem in deinem Leben. Vielleicht ist es eine körperliche Sache, vielleicht ist es eine seelische Sache, vielleicht ist es eine materielle Sache, vielleicht ist es etwas Finanzielles, was auch immer es ist. Ich habe ein erstes Wort von Gott für dich heute Morgen. Ein Wort von Gott, das heißt ein Rema-Wort. Ich empfinde, Gott spricht zu einigen heute Morgen dieses Wort. Und zwar ist es dieses Wort, das Jesus gesprochen hat zu dem Synagogenvorsteher, dessen Tochter gestorben war, sogar gestorben. Vielleicht ist deine Situation in mancher Hinsicht medizinisch oder natürlich gesehen hoffnungslos. Oder du sagst, ich bin am Ende mit meinem Latein. So ging es dem Synagogenvorsteher Jairus, als sie ihm die Nachricht brachten, bemühe Jesus nicht länger, deine Tochter ist gestorben. Und Jesus sagte zu ihm dieses Wort und er sagte, fürchte dich nicht, glaube nur. Amen. Könnt ihr das Licht wieder anmachen, bitte? Fürchte dich nicht, glaube nur. Irgendjemand macht immer wieder das Licht aus. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, fürchte dich nicht, glaube nur. Halleluja. Fürchte dich nicht, glaube nur. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Jesus hat gesagt, Markus 9, 23, er hat gesagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Amen. Also alles ist nach meiner Rechnung alles mit Ausnahme von nichts. Amen. Alles. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und Jesus sagt, glaube nur. Wie glaubst du? Wie kommt Glaube in dein Leben? Also ich sage so, Jesus hat gesagt, ihr braucht nicht viel Glauben, ihr braucht nicht großen Glauben, sondern er hat von diesem Senfkorn gesprochen, diesem winzigen Samen, der kleinste Same, jedenfalls damals, der kleinste bekannte Same, ja, von diesem winzigen Senfkorn gesprochen. Und er hat gesagt, wenn ihr nur so einen Funken in eurem Herzen habt, dann werdet ihr schon zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, hebe dich hinweg, verpflanz dich aus deinem Platz und es wird passieren. Matthäus 17, 20. Nur ein Funke, ein Funke. Weißt du, was ist dieser Funke des Glaubens? Ich glaube, du kannst Glaube definieren als, oder das heißt, sich definieren ist vielleicht das falsche Wort, aber dieser Glaubensfunke kommt in dem Moment in dein Herz, wo du dich mit kindlichem Herzen unter das Wort Gottes beugst. Glaube bedeutet sich beugen unter das Wort Gottes. Das bedeutet Glaube. Glaube ist nicht eine seelische Anstrengung, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Sondern Glaube ist sich beugen unter das Wort Gottes. Also Paulus hat es gesagt, Römer 10, Vers 17, er hat gesagt, also kommt der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Christi. Im Deutschen gibt es nur ein Wort für Hören. In vielen anderen Sprachen gibt es zwei Worte für Hören, zum Beispiel im Französischen oder im Englischen gibt es zwei Worte für Hören. Und das eine Wort für Hören heißt so viel wie, ich höre es mit meinen Ohren, ich nehme es wahr mit meinen Sinnen, ich höre es. Aber das andere Wort für Hören heißt, ich höre auf das, was ich höre. Mit anderen Worten, ich nehme es an, wenn Kinder zum Beispiel, wenn Eltern zu ihren Kindern zum Beispiel im Englischen sagen und sie wollen, dass das Kind hört, dann wollen sie, dass das Kind das tut, was sie sagen. Und dann sagen sie, do you listen? Sie sagen nicht, do you hear? Weil hören tut das Kind sowieso die ganze Zeit, es hört. Es hört mit seinem Ohr, aber es tut nicht, was es hört. Also listen das nicht. Ja? Da gibt es zwei Worte. Das, was hier gemeint ist in Römer 10, Vers 17, wenn Paulus sagt, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes oder des Wort, des Hören durch das Wort Christi, dann ist damit gemeint, dieses, nicht nur dieses Zuhören, sondern es gemeint, dieses Hören mit der Bereitschaft zu handeln nach dem, was gehört wird. Amen. Mit der Bereitschaft zu tun, was das Wort sagt. Mit der Bereitschaft, wie ein Kind zu sagen, okay, die Mama hat es gesagt, I listen. Oder auf Französisch wäre es j'écoute. Nicht j'entends. J'entends ist, ich höre es mit meinen Ohren, aber j'écoute heißt, ich höre wirklich darauf. Amen. Tu m'écoutes, ja? Französisch, ja? Das heißt so viel wie, tust du, was ich sage? Amen. Halleluja. So kommt der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Christi. Mit anderen Worten, Glaube bedeutet, sich unter das Wort zu beugen wie ein Kind. Wenn Jesus von diesem Senfkorn des Glaubens spricht, dann meint er damit nichts anderes als diesen kindlichen, diese kindliche Bereitschaft in unserem Herzen, diesen Funken von kindlicher Bereitschaft. Jawohl, ich handle nach dem Wort. Bist du bereit, heute Morgen nach dem Wort zu handeln? Vielleicht noch nicht, aber bis zum Ende der Predigt spätestens bist du es. Halleluja. Hören auf das Wort. Sich beugen unter das Wort. Welches Wort? Das ist erstens das Wort, das uns gegeben ist, ein für alle Mal geschrieben in der Bibel. Es ist wichtig, dass wir diese Bibel lesen mit einer Haltung der Beugung. Also dieses Wort bestimmt mich, nicht ich das Wort. Es ist kein Wunder, wenn du die Bibel liest mit einer kritischen Einstellung, wo ist der Fehler und was passt vielleicht nicht und was ist historisch kritisch zu hinterfragen und was weiß ich was. Wenn du es mit dieser Einstellung liest, ist kein Wunder, wenn kein Glaube hervorkommt. Weil das ist keine Herzenshaltung, die Glaube bringt. Du musst bereit sein, das Wort dich leben zu lassen. Amen. Du musst bereit sein, durch das, was hier gesagt wird, zu leben. Amen. Und wenn zum Beispiel hier im Wort steht, in Jesaja 53, Vers 3, er selbst trug unsere Krankheiten, ja, unsere Krankheiten, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und Vers 5, er war durchbohrt um unserer Treubrüche willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist das Logos, Wort Gottes. Also wir müssen uns unter dieses Wort beugen und sagen, hey, wenn es Gott sagt, dass es so ist, dann ist es so. Durch seine Striemen bin ich geheilt. Amen. Du musst es personalisieren, weil nur dann hörst du. Also sonst sagst du, ja, das ist für meinen Bruder, für meine Schwester, super. Oder du sagst, ja, was für eine wunderschöne Aussage, das klingt so toll. Durch seine Wunden sind wir geheilt, das klingt so gut. Und es ist in unserer westlichen Welt durchaus auch ein bekannter Satz, relativ bekannt. Ja, hast du vielleicht schon mal gehört, schöner Satz, klingt gut. Aber weißt du, dass es gut klingt, hilft dir noch nicht. Dass es gut klingt, heilt dich noch nicht. Sondern, dass du dich drunter beugst, dass du sagst, jawohl, durch seine Wunden bin ich geheilt. Amen. Du beugst dich unter das Wort Gottes, das Logos-Wort Gottes. Zum anderen das Rhema-Wort Gottes. Was ist das Rhema-Wort Gottes? Das sind zwei griechische Worte für Wort. Logos ist das Wort, das aufgeschrieben ist, das allgemeine, grundlegende Wort Gottes. Jesus ist der Logos, sagt die Bibel. Ja. Er ist das Wort. Das Rhema-Wort ist dieses Wort, das direkt aus dem Mund Gottes zu dir hervorkommt. Maria hat es gesagt, als der Engel zu ihr sprach, hat gesagt, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos bleiben. Als Maria sagte, wie kann das geschehen, dass ich als Jungfrau schwanger werde, hat der Engel gesagt, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos bleiben. Da hat er gesagt, kein Rhema, das von Gott kommt, wird kraftlos bleiben. Kein Rhema. Kein Wort, das von Gott ausgesprochen ist über dein Leben, wird kraftlos bleiben. Das heißt, das Rhema ist das Wort Gottes auf deinen und auf meinen Lippen. Du sprichst, es beginnt mit dir selber, du sprichst das Rhema-Wort Gottes zu dir. In dem Moment, wo du beginnst, zu deinem Körper zu sprechen und zu sagen, hey Körper, durch die Wunden von Jesu bist du geheilt, beginnt das Logos-Wort zum Rhema-Wort zu werden. Und du sprichst dieses Wort. Und Jesus hat uns ermutigt dazu, dieses Wort zu sprechen mit unserem eigenen Mund. Er hat gesagt, in Markus 11, 23 hat gesagt, wer zu diesem Berg sprechen wird und dein Berg kann unterschiedlich heißen heute Morgen. Dein Berg kann Krankheit heißen. Dein Berg kann Schmerz heißen. Dein Berg kann Beziehungsproblem heißen. Dein Berg kann finanzielles Problem heißen. Dein Berg kann ein seelisches Problem sein. Dein Berg kann ein Zwang sein in deiner Seele, was auch immer. Dein Berg ist, Jesus hat gesagt, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen. Das geschieht, was er sagt. Dem wird es werden. Mit anderen Worten, du sprichst das Rhema. Sag mal, ich spreche das Rhema. Halleluja. Jesus hat auch gesagt in Lukas 10, Vers 18, er hat gesagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Das war die Voraussetzung, das ist passiert am Kreuz und in der Auferstehung im Erlösungswerk vor 2000 Jahren. Der Verkläger der Brüder ist aus dem Himmel herabgeworfen. Offenbarung 12, Vers 10. Aus dem Himmel herabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Amen. Er ist rausgeworfen. Und dann sagt Jesus im nächsten Vers, Vers 19, Lukas 10, Vers 19, siehe, ich habe euch Autorität gegeben. Ich habe euch Exousia gegeben. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione und auf alle Kraft des Feindes zu treten und nichts wird euch schaden. Amen. Mit anderen Worten, er hat dir Autorität gegeben, zum Berg zu sprechen. Er hat dir Autorität gegeben, das Rhema-Wort Gottes zu diesem Quälgeist in deiner Seele zu sprechen. Er hat dir Autorität gegeben, das Rhema-Wort Gottes zu sprechen zu deinem Körper, zu dieser Krankheit, zu diesem Problem, zu diesem Schmerz, zu was auch immer in deinem Leben das Problem ist. Er hat dir die Autorität gegeben, zu sprechen. Amen, sagt man, zu sprechen. Paulus sagt, in 2. Korinther 4, Vers 13, er sagt, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, in Klammer, der in Jesus war, hier auf der Erde, den haben wir, wenn Jesus in uns ist. Wir haben alles, was wir brauchen. Amen. Der Glaubensfunken ist in uns. Den hast du. Nur alleine, dass es in dir ist, reicht nicht aus. Deswegen sagt Paulus weiter, er sagt, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, darum, oder beziehungsweise zuerst kommt, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Amen. Das Wort Gottes muss auf deine Lippen. Sag mal zu deinem Nachbarn, zeig ihm mal auf die Lippen und sag, das Wort Gottes muss auf deine Lippen. Halleluja. In dem Moment, wo du sprichst, wird der Glaube in Aktion gesetzt. In dem Moment, wo du sprichst, wird die Autorität wahrgenommen. In dem Moment, wo du sprichst, beginnt das Rema-Wort Gottes auszugehen. Und jetzt ist nur noch wichtig, dass du dich unter das Rema beugst. Dass du sagst, okay, es ist gesprochen, so ist es, ich ergreife es, ich handle danach. Und genauso geschieht es, wenn andere für dich sprechen, wenn andere zu der Krankheit in deinem Leben sprechen, wenn andere diesen Dienst wahrnehmen. Jesus hat diesen Dienst uns allen anvertraut, die glauben. Er hat gesagt in Markus 16, 17, er hat gesagt, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Und dann hat er gesagt, in meinem Namen werden sie erstens Dämonen austreiben. Wie treiben wir Dämonen aus? Durch das Wort. Das heißt, in Matthäus 8, 16 heißt es, dass Jesus die Geister austrieb mit seinem Wort. Er hat sich nicht einfach nur hingestellt und hat sie angeguckt, sondern er hat die Zunge gebraucht, er hat den Mund gebraucht, er hat befohlen, durch das Wort wurden die Geister ausgetrieben. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, heißt es. Ja, das ist die Grundgabe. Wenn du noch nicht in neuen Sprachen redest, das ist die Grundgabe des Heiligen Geistes. Das brauchst du als Grundlage. Um im Geist sprechen zu können, ist es so wichtig, dass du in neuen Sprachen reden kannst, dass der Heilige Geist dein Sprachzentrum übernommen hat. Wenn du diese Gabe noch nicht empfangen hast, dann lass heute für dich beten und empfang diese Gabe. Halleluja. Sie werden in neuen Sprachen reden. Die, die glauben. Nicht nur die Charismatiker, sondern die, die glauben. Amen. Die glauben, steht da. Halleluja. Dann heißt es, sie werden Schlangen aufheben. Halleluja. Was heißt es? Gut, das kannst du sagen, okay, sie werden Schlangen aufheben und es wird ihnen nichts passieren. Das ist die eine Seite sicherlich. Wenn du aus Versehen eine Schlange fasst, kannst du Gott vertrauen. Aber die kommen hier so selten vor, die Giftschlangen in Deutschland. Ich glaube, dass du es auch im übertragenen Sinn verstehen kannst. Ja, du trittst denen entgegen, du packst sie beim Kopf, ja, bei den Hörnern kannst du sie nicht packen, hat sie nicht, die Schlange. Aber du packst sie am Kopf, du hebst sie auf. Du auf Schlangen und Skorpione treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird uns schaden. Amen. Amen. Halleluja, du trittst ihnen entgegen. Du packst sie, du befiehlst ihnen in Jesu Namen. Halleluja. Und wenn sie, die Gläubigen, etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Okay, das ist Bewahrung. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Mit anderen Worten, sie werden die Kranken heilen. Durch Handauflegung und durch ihr Wort. Amen. Jesus sprach das Wort. Er sagte, sei geheilt. Er sagte, dein Glaube hat dich geheilt. Er sprach das Wort der Heilung. Der Hauptmann sagte zu ihm, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Sprich nur ein Wort, Jesus, und mein Knecht wird gesund. Also das ist Beugen unter das Wort. Also wir haben manchmal immer noch diese Optionen. Wir hören das Wort der Heilung und sagen, okay, das ist jetzt schön, aber vielleicht ist es nicht für mich. Aber vielleicht oder vielleicht ist nicht jetzt. Vielleicht passiert es irgendwann später. Vielleicht ist irgendwann mal. Ja, das ist schön, dass du mir zusprichst, in Jesu Namen empfang deine Heilung. Aber jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert hat. Also der Hauptmann hatte nicht diese Frage, jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Das war für ihn gar kein Thema, ob es funktioniert. Es war für ihn klar, wenn Jesus das Wort spricht, dann beugt er sich unter das Wort, genauso wie er sich unter den Befehl seines römischen Oberkommandierenden gebeugt hat. Genauso beugt er sich unter das Wort und es ist so. Amen, das ist Glaube. Jesus hat gesagt, so großen Glauben habe ich nirgends gefunden in Israel, weil der war sogar bereit, dem Wort zu glauben, ohne dass Jesus überhaupt die Hand aufgelegt hat oder den Diener überhaupt berührt hat. Er hat gesagt, dein Wort ist genug. Er war bereit, sich unter das Wort zu beugen. Halleluja. Mit anderen Worten, du gehst unter das Wort, das ausgesprochen wird. Amen, du gehst unter das Rema-Wort. Du nimmst es. Weißt du, da gibt es so viele Dinge in unserer westlichen Kultur, die uns so erziehen, dass wir Worte, die gesprochen werden, nicht für bare Münze nehmen. Ja, wir werden von klein auf werden wir erzogen zur Kritik, alles zu hinterfragen. Und weißt du, an manchen Punkten ist es auch gut, dass du manche Sachen hinterfragst und nicht alles glaubst, was in den Medien kommt und so weiter. Das ist schon eine gute Sache, dass du selber dir eine eigene Meinung bildest. Das ist schon wichtig. Aber weißt du, diesen Geist musst du völlig wegtun, wenn es um das Wort Gottes geht. Weil es kann ein Geist sein und der verwirrt dich und der hat immer noch 5 andere Optionen. Ja, es könnte aber auch anders sein, es könnte aber auch so sein und nicht jetzt und vielleicht der andere und vielleicht nicht der und wenn der spricht, dann nicht, aber wenn der spricht, vielleicht und so weiter. Weißt du, diese ganzen tausende Optionen, Gott sagt dir heute, steig aus. Amen. Steig aus und beginn zu handeln nach dem Wort. Halleluja. Du musst handeln nach dem Wort. Also Wunder passieren, wenn Menschen handeln nach dem Wort. Halleluja. Jetzt zum Beispiel, ich sehe gerade hier Michael und Michaela aus St. Pölten in Österreich. Ihre Tochter Naomi, als wir bei ihnen in St. Pölten waren, sie hatte einen Bänderriss durchs Handballspielen. Ja? Das Band war gerissen, sie konnte nicht auftreten, sie konnte nicht viel machen mit dem Bein. Wir waren in St. Pölten und wir haben das Wort gesprochen, wir haben das Rema-Wort, wir haben glaube ich auch ein Bild von ihr, ja? Wir haben das Rema-Wort gesprochen und dann hat sie einfach nach diesem Wort gehandelt. Sie hat einfach getan, was das Wort sagt. Und sie hat das Wort für bare Münze genommen und sie kam nach vorne. Habt ihr das Bild da oben? Hallo, seid ihr da oben? Seid ihr da? Oh, jetzt haben sie ganz verabschiedet vor Schreck. Halleluja. Genau. Genau, schau, das ist Naomi. Sie hat nach dem Wort gehandelt und sofort konnte sie hüpfen, springen, alles tun. Ein paar Tage später hat sie wieder Handball gespielt, gell? Vollkommen geheilt. Die Bänder waren gerissen, aber weißt du, wenn du handelst nach dem Wort, kommt plötzlich eine Kraft in dein Leben, eine übernatürliche Möglichkeit in dein Leben, die du sonst nicht gesehen hättest. Und du handelst danach und plötzlich siehst du die Möglichkeit, hey, Gott hat mich geheilt. Ich kann wieder auftreten. Amen. Und du tust etwas, was du nicht tun konntest. Amen. Halleluja. Und in dem Moment passiert's. Also du musst handeln nach dem Wort. Oder ich denke zum Beispiel an den Volker, der Apotheker, der in unserem Glory House in Bischofsheim ist. Vor 4,5 Jahren, glaube ich, war es, kam er hier im Rollstuhl in den Gottesdienst. Ganz schwersten Krebs, ja, völlig am Ende. Ich hatte ihn noch nie gesehen, vorher bewusst. Und er saß da hinten im Rollstuhl. Und ich habe ihn da auch nicht gesehen, weil die Leute standen alle. Aber ich hatte ein Wort der Erkenntnis, dass Gott jemand im Rollstuhl berühren möchte und heilen möchte. Und dann haben sie ihn nach vorne geschoben. Und ich habe für ihn gebetet. Und dann habe ich zu ihm gesagt, bist du bereit aufzustehen? Bist du bereit zu laufen? Und er hat gesagt, ja. Und ich habe ihn hochgenommen und er ist mir gefolgt und er hat angefangen zu laufen und er hat Kraft bekommen. Du weißt es noch, ja? Er hat wieder Kraft bekommen und das war die Wende in seinem Leben. Es hat nur ein paar Wochen gedauert, bis dann der endgültige Befund kam. Aber seit 4,5 Jahren ist er komplett geheilt von diesem Krebs, hat inzwischen die Apotheke dort zur Verfügung gestellt für das Glory House. Da findet jetzt das Glory House statt. Preist den Herrn. Weißt du, das ist Handeln nach dem Wort. Amen. Das ist Handeln nach dem Wort. Halleluja. Oder anderes Beispiel, Das ist mir neulich plötzlich wieder eingefallen, weil manchmal, du erlebst so viele Wunder und vieles vergisst du dann auch wieder, aber manchmal kommen Dinge wieder hoch und vielleicht ist es ja für jemand, weil es jemandem hilft. Eine Frau, die war bei uns im Gottesdienst, das war noch in den vorigen Räumen, die war im Gottesdienst und die hatte ihren Oberarm mehrfach gebrochen gehabt und dann wurde das geschient und so weiter und es hat Monate gedauert und dann war sie im Gottesdienst und ihr Muskel, ihr Bizeps war so degeneriert durch die ganzen Monate lang der Ruhigstellung, dass sie nicht mal mehr so machen konnte, gar nicht. Sie konnte ihren Arm nicht mehr heben, weil der Muskel so vollkommen degeneriert war. Und in der Gegenwart Gottes haben wir Dinge in Existenz gesprochen. Wir haben gesagt, so wie wir es immer machen, wir haben gesagt, und Bandscheiben kommt in Existenz, Muskeln, Sehnen, Bänder, die gerissen sind, alles in die Existenz Gottes, kreative Kraft Gottes. Wir haben gesprochen, die kreative Kraft Gottes freigesetzt. Was hat sie gemacht? Sie hat einfach im Glauben so gemacht. Und plötzlich hat sie gemerkt, sie kann ihren Arm wieder bewegen. Und dann hat sie ihr Ding runtergemacht und alle konnten es sehen. Sie hatte einen komplett neuen Bizeps. Du konntest das Mäuschen springen sehen. Amen. Verstehst du? Halleluja. Was ist die kreative Kraft Gottes, die kommt, wenn wir handeln nach dem, was gesagt wird? Oder ich erinnere mich an die erste Frau, die geheilt wurde von einer Metallplatte im Handgelenk, befreit wurde von einer Metallplatte im Handgelenk. Sie konnte ihr Handgelenk nicht bewegen. Die Metallplatte war hier einoperiert, deswegen war die Hand hier steif, konnte nicht so machen. Und ich habe einfach gesagt, mach mal so. Und sie hat es gemacht, verstehst du? Sie hat gehandelt nach dem Wort. Und in dem Moment merkt sie, wow, ich kann alles wieder frei bewegen. Sie tastet, ich kann die Metallplatte nicht mehr fühlen. Gott hatte ein kreatives Wunder getan. Amen. Halleluja. Weißt du, handeln nach dem Wort. Oder ich erinnere mich an den Mann, das ist jetzt noch nicht so lange her, den Mann in Albanien, der mit Krücken in den Gottesdienst kam, extreme Schmerzen hatte und die Ärzte hatten ihm ein Metallstück einoperiert gehabt, hier vom Knie. Warte mal, welches Bein war es jetzt? Muss ich gerade schön gucken. Ich war von vorne. Das hier war es, ja genau. Dieses Bein, hier abwärts ein Riesen. Ein Metallding mit Querverstrebungen, weil er da komplizierten Bruch hatte und damit haben sie es zusammengehalten. Weißt du, das ist das, was die Ärzte machen können. Aber durch dieses Metallteil, das hatte er schon seit einem Jahr drin, er hatte trotzdem extreme oder vielleicht auch gerade deswegen extreme Schmerzen, extreme Probleme, konnte nicht laufen, sich nur auf Krücken vorwärts bewegen und so weiter. Und was wir festgestellt haben, dieses Bein war dadurch länger als das andere, wegen diesem zusätzlichen Metall drin. Und zwar ein ganzes Stück, ich glaube 2 Zentimeter oder 3 Zentimeter war es länger als das andere, weil dieses Metall zusätzlich da drin war. So habe ich für ihn gebetet, habe ihm die Hand aufgelegt und was er sehen konnte sofort war, dass das Bein geschrumpft ist und kürzer wurde, aber dann musste er im Glauben handeln. Dann habe ich zu ihm gesagt, so, jetzt steh auf. Und dann lief er rum und dann hat er seine Krücke geschwenkt und dann hat er gesagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Der war überhaupt nicht gläubig gewesen, der hat sich erst bekehrt, danach hat er sich bekehrt. Halleluja. Seine Tochter hat ihn geschickt, und die war gläubig. Und Gott hat ihn komplett geheilt. Amen, das ist Handeln nach dem Wort. Halleluja. Halleluja. Aber weißt du, um zu handeln nach dem Wort, musst du aussteigen aus deinem natürlichen Denken. Das ist der entscheidende Punkt. Und da möchte ich jetzt mit dir noch kurz reingehen. Ich möchte dir kurz was zeigen. Und zwar die bekannte Geschichte von Petrus, der auf dem Wasser ging in Matthäus 14, 22, der aus dem Boot ausstieg. Halleluja. Und ich glaube, einige müssen heute Morgen hier aussteigen aus ihrem Boot der gewohnten Denkstrukturen und Denkbahnen. Halleluja. Da heißt es Matthäus 14, 22, und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber, jetzt passt gut auf, Petrus kannte seinen Meister schon ein bisschen. Petrus hatte etwas gelernt. Er hatte nämlich gelernt, wenn Jesus etwas sagt, dann passiert es. Amen. Wenn Jesus ein bestimmtes Wort sagt, befiehlt vor allem, nicht wenn er irgendwas sagt, also er sagt, okay, irgendwelche Belanglosigkeiten, verstehst du, darum geht es nicht, sondern wenn er etwas befiehlt, verstehst du, wenn er etwas befiehlt, dann passiert es. Und so heißt es hier, als Jesus sagt, fürchtet euch nicht, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, sie waren sich ja noch nicht ganz sicher, vielleicht ist er auch ein Gespenst, aber wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das ist der Hammer. So befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das heißt, mit anderen Worten, Petrus hat Jesus um das Rhema-Wort gebeten. Amen. Er hat Jesus um ein Wort gebeten, nachdem er handeln konnte. Er hat Jesus um ein Wort gebeten, unter das er sich beugen konnte, mit anderen Worten, und sagen konnte, okay, wenn Jesus es befiehlt, dann tue ich es. Und aufgrund dieses Befehls heißt es, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Mit anderen Worten, Petrus tat, was Jesus sagte, und er erlebte ein Wunder. Oder wie von euch sind sich einig, dass auf dem Wasser gehen ein Wunder ist? Beim Sturm noch sowieso, aber auch bei lauem Wetter habe ich noch niemand jetzt auf dem Wasser gehen sehen bis jetzt. Es ist ein Wunder. Ja. Es ist ein Wunder, das Petrus erlebt hat, weil er nach dem Wort gehandelt hat. Und hätte er noch weiter nach dem Wort gehandelt, dann wäre es auch ein dauerhaftes Wunder geblieben. Ja, hätte er weiter auf Jesus geschaut, hätte er vielleicht sogar zu den Wellen, die dann stärker wurden und ihm Angst gemacht haben, hätte er vielleicht einfach befohlen, in Jesu Namen schweig und verstumme, dann würde er vielleicht heute noch auf dem Wasser laufen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann laufen sie noch heute. Amen. Das hat er nicht, aber Jesus hat ihm geholfen. Jesus war gnädig, er hat ihn rausgezogen, als er gesunken ist, wo er Angst bekommen hat. Aber er war gnädig. Aber solange er auf dem Wort von Jesus ging, erlebte er das Wunder. Weißt du, das ist übrigens auch wichtig für dich heute Morgen. Wenn du ein Wunder empfängst, weil du nach dem Wort handelst, es ist wichtig, auch danach auf diesem Wort weiterzugehen. Es ist wichtig, dieses Wort festzuhalten. Also er sandte sein Wort und heilte sie, heißt es Psalm 127. Das heißt, Jesus legt ein Wort in dein Herz. Wenn er dich heilt, dann legt er damit ein Wort in dein Herz. Und du musst dich darauf stellen, du musst darauf bleiben. Und wenn was anderes kommt, was dir Angst machen will, wenn Wellen kommen, wenn irgendwelche Dinge kommen, dann sag, hey, dann erinnere dich an das, was ich gesagt habe. Ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen, Skorpione, Wellen, was auch immer, Stürme zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Dann befiehl den Wellen, dass sie schweigen und verstummen. Amen. Geh weiter auf dem Wort. Aber worauf ich dich nochmal hinweisen möchte, besonders in dieser Geschichte ist, Petrus erlebte ein ganz spezielles Wunder. Er erlebte nämlich das Wunder, ich steige aus dem Boot aus und in dem Moment, wo ich aussteige, bin ich sicher und erlebe ein Wunder. Amen. Und ich glaube, weißt du, der erste Schritt, dem ersten Befehl, dem ersten Rhema, dem du gehorchen musst, um in dein Wunder hineinzugehen. Und ich glaube, dass wir heute wirklich so einen Marsch des Glaubens, Halleluja, hinein in das Wunder. Und der erste Schritt, den du gehst auf dem Weg in dein Wunder hinein, sollte der Schritt aus dem Boot sein. Amen. Welches Boot sagst du? Ich bin in keinem Boot. Ich mag überhaupt keine Boote. Ich fahre nie Segelschiff oder was auch immer. Das schwankt mir zu sehr. Keine Ahnung. Ich bin auch kein Fischer oder was auch immer. Aus welchem Boot solltest du aussteigen? Ich habe es gerade vorher schon angedeutet. Du musst aussteigen aus dem Boot deiner eingefahrenen Gedankenwege und Gedankengleise. Amen. Du musst aussteigen aus dem Wieso, Weshalb, Warum, Wenn, Aber, Was ist aber, Wenn und all diese Dinge, die im Hintergrund manchmal mitschwingen. Ich sag euch was, woraus wir hier in der westlichen Welt ganz besonders aussteigen müssen, wenn es um Heilung geht. Ich sag dir, woraus wir aussteigen müssen. Wir müssen aussteigen aus den gewohnten, vorgezeichneten Bahnen, die wir durch unser Gesundheitssystem gewiesen bekommen haben. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe überhaupt nichts gegen unser Gesundheitssystem, außer dass man einen schweren Termin kriegt, aber was ich schon von vielen jetzt gehört habe. Ja, aber ansonsten, weißt du, das Gesundheitssystem hat gute Möglichkeiten und sicher eines der besten in der Welt und hat wunderbare, Ärzte können wunderbare Dinge tun und haben wunderbare Methoden und wunderbare und können Dinge machen und prognostizieren und therapieren und was auch immer. Und das sind alles wunderbare Dinge. Und ich sage auch nicht, dass du einfach irgendwelche Medikamente blind absetzen sollst oder irgendwelche Therapien einfach abbrechen sollst oder irgendwelche Dinge machen sollst, die der Heilige Geist dir nicht gesagt hat, sondern du kannst auf diese Dinge zurückgreifen. Aber eins ist wichtig, lass dich nicht binden durch das vorgefertigte Denken, das durch das Gesundheitssystem, durch die Ärzte, durch das, was sie eben wissen, durch das, was eben die Wissenschaft sagt, was die Wissenschaft eben weiß. Und sie wissen viel, aber ich sag dir was, sie wissen nicht alles und sie können auch nicht alles und sie haben nur begrenzte Möglichkeiten, trotz allem, selbst wenn sie erstaunliche Sachen auch können, aber sie haben begrenzte Möglichkeiten. Und deswegen ist es wichtig, weißt du, wenn du dein ganzes Leben lang, und die meisten Deutschen zumindest tendieren dazu, so zu sein, einfach auf das zu vertrauen. Sie haben irgendeine Beschwerde, dann gehen sie zum Arzt, dann sagt der Arzt ihnen irgendeine Prognose, irgendeine Therapie und ohne irgendwie nachzudenken, sagen sie, okay, so ist es jetzt bei mir. Und dann haben sie irgendwie einen längeren Krankheitsweg und dann ist ihr Kopf voll mit allem, was die Ärzte gesagt haben und das hat der Arzt gesagt und so lang dauert es und dieses und das muss noch und dieses. Das hörst du dann manchmal, wenn du für Leute betest, dann kommen die ganzen Arztberichte raus. Verstehst du, weißt du, und das ist, ich sage nicht, dass die Arztberichte falsch sind. Ich sage, das ist gut, das ist das, was einfach vom Natürlichen her gegeben ist. Aber weißt du, Gott hat Möglichkeiten weit über das Gesundheitssystem hinaus. Amen. Gott hat höhere Wege. Verstehst du, Gott hat übernatürliche Wege. Gott hat Herrlichkeitswege. Was kein Auge gesehen hat, heißt es in 1. Korinther 2, Vers 9. Kein Auge, also auch kein ärztliches Auge. Nicht mal der Chefarzt, Professor, Doktor hat es gesehen. Ja, was kein Auge gesehen hat, was kein menschliches Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Mit anderen Worten, denen, die ihn über alles setzen. Denen, die sein Wort über alles setzen, denen, die seinem Wort gehorchen. Mehr als den vorgezeichneten Wegen. Amen. Also wir müssen aussteigen aus diesem Boot. Immer wieder. Weißt du, du hörst dir das an, du handelst auch an bestimmten Punkten, so wie der Heilige Geist dich führt danach, aber verlasse dich nicht im Letzten darauf. Weißt du, sonst kann es dir passieren, dass du mit diesem Boot untergehst. Weißt du, weil in manchen Fällen sagen die Ärzte, ja, da können wir noch das und das anbieten. Aber in anderen Fällen sagen sie, nein, wir können nichts mehr machen. Das ist ihr vorgezeichneter Weg. Sie haben noch so und so lang zu leben zum Beispiel. Was machst du dann? Also dann, spätestens dann, solltest du trainiert haben, nicht zu denken, wie die Welt denkt. Auszusteigen, höher zu gehen. Sagen, da gibt es Möglichkeiten, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was kein menschliches Herz geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das sind Möglichkeiten. Weißt du, aussteigen aus diesen eingefahrenen Bahnen. Aussteigen aus dem, was einfach logisch erscheint. Gott kann nochmal ganz anders wirken. Gott kann nochmal ganz anders handeln. Und du musst dich führen lassen von ihm. Du musst dich führen lassen von seinem Wort. Wie gesagt, ich sage niemand, brich diese Therapie ab, mach dieses nicht, mach jenes nicht. Vertrau einfach nur auf Gott. Weißt du, das musst du selber in deinem Herzen spüren und wissen, wann was dran ist. Und Gott kann die Ärzte sehr wohl benutzen. Und Gott kann Therapien sehr wohl benutzen. Und er benutzt sie auch. Und das ist wunderbar. Aber weißt du, am Ende des Tages muss feststehen, er ist der Herr, dein Arzt. Amen. 2. Mose 15, Vers 26. Er ist der Herr, dein Arzt. Er steht über allem anderen. Er ist der oberste Therapeut. Er ist mein Herr. Er sagt mir, was zu tun ist. Amen. Aussteigen aus dem Boot. Du sagst, ja, aber was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn ich enttäuscht werde? Ja, aber was, wenn es funktioniert? Und was, wenn du untergehst, wenn du nicht danach handelst? Weißt du? Das Boot war im Sturm. in dem Petrus saß. Sie hätten auch runtergehen können, wenn ich das Wort von Jesus gewesen wäre. Amen. Als Petrus wieder ins Boot zurückkam, heißt es ja, hat sich der Wind gelegt. Ja, Jesus hat dem Sturm geboten und er hat geschwiegen, aber es brauchte dieses Wort. Halleluja. Also deswegen ist es so wichtig. Also die Wege Gottes sind höher. Also Ärzte können, ich sage dir ein Beispiel, Ärzte können zum Beispiel heutzutage, und das ist Hammer, dass sie das können, sie können Metall in den Körper einoperieren, sodass zum Beispiel Wirbelsäulen wieder gehalten werden oder Knochen wieder zusammenkommen und dass einfach Leute damit besser leben können, nachdem sie irgendeinen komplizierten Bruch hatten. Und das ist eine wunderbare Sache. Aber gleichzeitig ist es eben so, manchmal ist es halt so, dass trotz Metall und so weiter oder gerade wegen dem Metall am Ende halt eine Bewegungseinschränkung bleibt oder Schmerzen bleiben oder die Operation nicht funktioniert oder was auch immer oder es einfach Probleme gibt oder einfach es auch von vornherein klar ist, sie können deine Wirbelsäule nur versteifen, sodass du nicht mehr so Schmerzen hast, aber dann kannst du dich halt nicht mehr beugen. Ja? Aber schau, Gott hat höhere Wege. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Er kann Metall wieder in Knochensubstanz verwandeln. Wie er das macht, ich weiß es nicht. Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen. Aber er macht es. Verstehst du, er hat Wege. Weißt du, er hat Wege, die jenseits von den natürlichen Wegen sind. Ärzte können sagen, wie zum Beispiel bei unserer Stefanie, die Krebs im Endstadium hatte. Drei waren es, glaube ich, drei große Tumore im Bauchbereich. Ne? Krebs im Endstadium, völlig am Ende, völlig fertig. Und Gott, weißt du, Gott hat Wege, die Ärzte nicht haben. Ärzte sagen, vorbei, aus, das ist der Weg vorgezeichnet. Können wir nichts mehr machen. Aber was macht Gott? In einer Sekunde, jemand legt dir die Hand auf, in einer Sekunde schrumpfen die Tumore zusammen. Und sie ist komplett geheilt. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Wann war das? Vor 3,5 Jahren. Vor 3,5 Jahren. Halleluja. Oder Dinge werden neu kreiert. Übernatürlich. Also Ärzte können keinen Finger, der nur noch zur Hälfte da ist, ansetzen. Der gar nicht mehr da ist. Ja? Also manchmal können sie es noch, wenn du ihn noch mitbringst, den restlichen Finger. Aber wenn du den auch nicht mehr hast oder weil er nie gewachsen ist, zum Beispiel wie in dem Beispiel, wo Manuela das damals erlebt hat, wo sie dieser Teenager-Mädchen die Hand auf den Finger gelegt hat, der nur teilweise entwickelt war. Den hat es nie gegeben, den Finger, oder nur zum Teil, nur einen kleinen Stumpen. Und in einem Moment lässt Gott einen komplett neuen Finger rauswachsen. Amen. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Steig aus dem Boot. Aus dem Boot des natürlichen Denkens. Steig aus. Halleluja. Gott kann übernatürlich Operationen durchführen. Wusstest du das? Wie zum Beispiel bei der Tochter von Michelle und Christian, ja, die hier in der Konferenz war. Und der Arzt hatte ein Gewächs in der Gebärmutter festgestellt und wollte das entfernen durch eine Operation. Und sie war hier bei der Konferenz und ich hatte ein Wort der Erkenntnis in Bezug auf Unterleib. Und sie hat es empfangen, hat es angenommen. Und am Montag drauf ist sie zum Arzt gegangen und der Arzt fragt sie und sagt, wer hat sie operiert? Und sie sagt, niemand. Ich war bei keinem anderen Arzt. Er sagt, doch, sie hat jemand operiert, weil das Gewächs ist nicht mehr da und da ist eine kleine Operationsnarbe zu sehen. Also Gott kann sogar mit Operationsnarbe operieren, wenn er will. Sagst du, er hätte auch ohne machen können. Ja, ich glaube, vielleicht wollte er dem Arzt ein Zeichen geben. Amen. Warum auch immer, verstehst du? Gott kann übernatürlich operieren, stell dir vor. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor, was alles möglich wird, wenn wir aus dem Boot der natürlich vorgegebenen Wege aussteigen, der natürlich vorgegebenen Gedankenbahnen, wo schon, wenn nur jemand sagt, ich habe Krebs zum Beispiel in meinem Körper, alle schon sofort sagen, okay, wann ist die Beerdigung? So ungefähr. Ja, so ist es ja schon fast manchmal. Ja, soll ich schon denken, okay, Todesurteil. Weißt du, Gott hat Möglichkeiten. Gott hat Möglichkeiten weit darüber hinaus. Über alles, was wir erbitten oder erdenken können. Wir Deutsche, wir neigen immer dazu, uns alles erdenken zu wollen. Ich glaube, bei den Österreichern ist es auch nicht anders, oder? Hier, meine Freunde aus Wien hier, Halleluja. Preis, schön, dass ihr da seid, Halleluja. Sie waren zum ersten Mal beim Encounter-Wochenende dabei. Preis den Herrn. Und haben auch Heilung erlebt, gell? Du hast Heilung erlebt, ja? Was ist denn passiert? Erzähl mal ganz kurz, wenn du gerade schon hier bist. Halleluja. Was ist denn passiert? Ich komme im Mikro. Du hattest eine Maske auf beim Encounter-Wochenende. Ja, jetzt nicht mehr. Ich habe keine Angst mehr von der Grippe und Erkältung. Ja, und meine Befunde sind viel besser geworden, ja, aber nicht ganz geheilt. Noch nicht ganz, aber was ist denn der Unterschied? Sie hatte eine Blutkrankheit. Ja, Blutkrankheit. Hm. Die Leukozyten waren ab 14.000. Ja. Mhm. Und jetzt sind 11,2. Und jetzt sind Sie auf 11.200 ja, runtergegangen. Aber die Leute noch weiter. Ab 10.000 ist es normal, glaube ich. Gell? Ab 8,4. Okay. Aber das ist schon innerhalb dieser wenigen Tage passiert? Ja, gleich nach dem Seminar. Ich war am Dienstag beim Blutabnahme und habe ich die Befunde mit. Und da hattest du um 3.000 die Leukozyten runter. Und deswegen hast du jetzt keine Maske mehr. Nein. Halleluja. Und meine Augen waren umherum immer Bläschen. Seit ungefähr eineinhalb Bläschen Jahren wegen den Leukozyten. Und jetzt habe ich keine Bläschen. Jetzt hast du kein Problem mehr mit dem Sehen. Und heute habe ich auch, ich glaube, die Heilung bekommen für meine Augen. Halleluja. Ich glaube an Jesus. Seine. Und ich erinnere mich auch, ich habe für dich gebetet, auch dass du von Höhenangst befreit wirst. Ja, ich habe viel erlebt an dem Tag, nachdem sie gebetet haben. Hast du es mal getestet, seither die Höhenangst? Früher musste ich nicht testen. Wenn ich gedacht habe, in meinen Gedanken, ich habe immer Gänsehaut gehabt. Ah, wenn du nur an die Höhe gedacht hast, hast du schon Gänsehaut gekriegt. Kein Problem mehr. Und Halleluja. Alles ist weg. Danke, und Jesus. Amen. Und die Müdigkeit beim Bibellesen. Was noch? Müdigkeit beim Bibellesen. Ich habe Ihnen dann gesagt. Da bist du immer eingeschlafen beim Bibellesen. Seit einem Jahr. Ich weiß nicht, wieso, beim Predigten und so. Mhm. Und dann, sie haben für mich gebeten. Und diese Müdigkeit ist weg. Ich kann stundenlang sitzen, lesen, Bibel schauen und predigen. Wow, danke Jesus. Amen. Halleluja. Vollständige Heilung. Amen. Yes, Lord. Amen. Danke Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Also, Gott liebt auch die Österreicher. Das war jetzt auch eine Offenbarung für manche. Nein. Halleluja. Ja, ich glaube, egal ob Deutschland oder Österreich, weißt du, wir neigen dazu, unserem Verstand zu glauben. Wir neigen dazu, in unserem Verstand die Dinge, einfach die vorgefertigten Bahnen festzuhalten. Ja, das, was logisch ist. Also was ist logisch? Ja, das ist logisch. Das ist logisch. Der Arzt erklärt mir das, ja, das ist logisch. Und dann brennt sich das ein. Ich sage, das ist logisch. Das kann sich nicht mehr auflösen. Oder ja, das ist logisch. Die Bauchspeicheldrüse ist so in Mitleidenschaft gezogen. Den Diabetes werden sie den Rest ihres Lebens nicht mehr los. Das ist logisch. Ja, das ist alles logisch. Aber weißt du, Gott hat eine andere Logik. So, Gott ist nicht unlogisch, aber er hat eine andere Logik. Amen. Er hat eine andere Logik, er hat einfach andere Möglichkeiten. Jenseits von der Wissenschaft. Halleluja. Glaubst du ihm? Bist du bereit? Ja, wenn ich enttäuscht werde. Das sagen dann die Leute immer, sagen, du darfst die Erwartung der Leute an Heilung nicht so hoch machen, weil am Ende werden sie enttäuscht. Ja, weißt du? Aber wenn du kein Risiko eingehst, also Glaube ist immer ein Risiko. Als Petrus aufs Wasser ging, war es ein Risiko. Hätte auch enttäuscht werden können. Ja, Jesus, wenn ich enttäuscht werde, sprich das Wort. Aber wenn ich enttäuscht werde, dann bin ich weg. In dem Fall war es auf Leben und Tod. Also ich meine, im Sturm da auf dem See Genezareth, dann bist du ziemlich schnell weg. Ja. Verstehst du? Steig aus aus dem Boot. Steig aus aus dem Boot der Angst. Steig aus dem Boot des Zweifels. Steig aus. Weißt du, sei jemand, der sagt, ich glaube, weil ich habe nichts zu verlieren. Ich habe nichts zu verlieren. Halleluja. Ich möchte zum Schluss dafür ein Beispiel aus der Bibel noch lesen. Und dann wollen wir uns wirklich auf einen Marsch des Glaubens begeben, heute Morgen. In das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Preist den Herrn, da müssen wir nicht über den großen Teich gehen, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern wir können direkt heute Morgen hier in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten gehen. Moment, 2. König 7, Vers 3. Das ist die Geschichte von der Belagerung Samarias durch die Aramäer. Und die Belagerung war so extrem, dass eine solche Hungersnot kam in diese Stadt Samaria, dass die Leute sogar ihre eigenen Kinder gegessen haben. Das muss man sich vorstellen. Die haben ihre eigenen Kinder gegessen. Die haben sich gegenseitig verabredet, welchen Sohn sie an welchem Tag essen. Ja? steht in Vers 19, ich lese nicht alles im Detail, das ist jetzt nicht mein entscheidender Punkt, aber so extrem war die Hungersnot, das ist entscheidend, so extrem war die Hungersnot. Und dann gab es da in diesem Samaria oder am Tor dieses Samarias, heißt es hier in Vers 3, nun waren da 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores, die sagten einer zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Also was willst du in deinem Boot? Des Natürlichen, den natürlichen Gang. Vielleicht ist es bei dir nicht, dass es auf Leben und Tod geht, aber ja, dann hast du halt dein Leben lang immer mit dieser Geschichte vielleicht zu tun, weil es halt einfach so ist halt der natürliche Gang und du hast dich darauf fixiert. Ja, sie haben einfach gesagt, was sollen wir hier bleiben und alles bleibt beim Alten. Ja, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Sie sagten weiter, wenn wir sagen, lasst uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht ja die Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Wenn wir aber hier bleiben am Tor, dann werden wir auch sterben. Also auch keine Option. Und dann haben sie gesagt, so kommt nun und lasst uns ins Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, was absolut nicht sicher war, erstens waren es Aussätzige, das war sowieso gefährlich, unter Menschen zu gehen. Zweitens waren es ja die Feinde. Ja. Aber sie haben einfach gesagt, wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir. Und wenn sie uns töten, dann sterben wir. Auch logisch. Das war noch natürliche Logik. Und dann heißt es so, machten sie sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen. Ich habe mal einen Prediger sagen hören, sie machten sich auf einen Marsch des Glaubens. Und das glaube ich. Sie machten sich auf einen Marsch des Glaubens. Sie sagten, wir haben nichts zu verlieren. Wir gehen auf ein Wunder zu. Es braucht in jedem Fall ein Wunder. Da zu bleiben, ist sowieso klar, was passiert. Das ist der vorgezeichnete Weg. Das ist der Weg, den das Gesundheitssystem vorgezeichnet hat. Das ist der Weg, den der Banker vorgezeichnet hat. Das ist der Weg, den einfach alle Welt logisch findet. Das ist der Weg. Wenn wir da bleiben, dann ist das der Weg. Aber diesen Weg wollen wir nicht. Sondern wir machen uns auf im Glauben und wir gehen auf ein Wunder zu. Es ist ein Risiko. Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, ob Gott das Wunder tut. Wir können es ja nicht tun, aber wir gehen im Glauben. Wir handeln im Glauben. Ja? Du handelst heute Morgen nicht einfach aufgrund irgendeiner Eingebung, sondern heute Morgen fordere ich dich heraus, auf der Grundlage des Wortes Gottes zu handeln. Amen. Du handelst auf der Basis des Wortes Gottes. Sie handelten und was haben sie gemacht? Das heißt hier, sie machten sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen. Und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram. Marschier, marschier, marschier. In der Erwartung. O Herr, sei gnädig, sei gnädig, sei gnädig. Und so marschierten sie in Richtung des Heerlagers von Aram. Und siehe, da war kein Mensch. Denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. Da hatten sie einer zum anderen gesagt, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager, so wie es war, und waren um ihr Leben geflohen. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort mit und gingen hin und versteckten es. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt und sie nahmen auch von dort etwas mit, gingen hin und versteckten es. Und schließlich haben sie dann irgendwann mal an die anderen gedacht, in Samaria, und haben gedacht, okay, die müssen auch was abkriegen von dem ganzen Segen und sind zurückgegangen und haben sie gerufen. Die waren auch am Anfang unsicher und haben gesagt, vielleicht ist es eine Falle und so weiter. Aber sie haben sich schlussendlich mit ihnen auf den Weg des Glaubens gemacht. Amen. Auch auf das Risiko hin. Ja, vielleicht kommen die Aramäer wieder zurück. Vielleicht war es nur eine Falle. Vielleicht war es nur ein Trick. Die warten nur auf uns. Also du musst dieses Risiko eingehen. Im Glauben. Sie gingen einen Marsch des Glaubens. Sie stiegen aus dem Boot des Gewohnten, aus dem Boot des Vorgezeichneten. Sie sagten, hey, wir machen uns auf einen Weg des Glaubens heute Morgen. Wir handeln nach dem Wort Gottes. In dem Fall war es auch das Wort Gottes an das Volk in Samaria, weil der Prophet hatte nämlich gesagt, das kommt davor, der Prophet hatte nämlich gesagt, dass am nächsten Tag um diese Zeit die Hungersnot beendet sein wird. Ja, und es Überfluss geben wird. Das heißt, das Wort Gottes war tatsächlich ergangen. Dieses ganze Wunder passierte auf der Grundlage des Wortes Gottes. Amen. Das wussten die Aussätzigen nur gar nicht. Ja, die haben einfach gehandelt, verstehst du? Also drei aussätzige Männer handelten im Glauben, im Risiko und erlebten ein gewaltiges Wunder. Also was ist deine Situation heute Morgen, wo du sagst, ich will ein Wunder sehen. Ich will heute Morgen mich auf meinen Glaubensmarsch machen. Ich steige aus dem Boot und hole mir ab, was das Wort Gottes sagt. Ich steige aus dem Boot und bin bereit zu handeln nach dem Wort Gottes. Halleluja. Wer ist heute Morgen hier und du sagst, jawohl, zum Beispiel, oder erstmal ganz allgemein, wer ist heute Morgen hier und sagt, ich bin bereit, nach dem Wort Gottes zu handeln und loszumarschieren, raus aus dem Boot. Okay? Gut. Preis den Herrn. Jetzt machen wir es konkreter. Wer ist heute Morgen hier? Und ich möchte jetzt wirklich nur die sagen, jawohl, das bin ich. Wer ist heute Morgen hier? Und du bist hierher gekommen und du hast akut Schmerzen oder du hast akut Bewegungseinschränkungen und du sagst, heute Morgen gehe ich nicht mehr mit diesen Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen nach Hause, sondern ich bin bereit, nach dem Wort zu handeln, wenn das heilende Wort zu mir kommt, wenn mir die Hand aufgelegt wird oder was auch immer, dann bin ich bereit, nach dem Wort zu handeln und meine Heilung in Anspruch zu nehmen. Wer ist hier, der sagt, jawohl, das betrifft mich? Mal sehen, 1, 2, 3, 4, 5... Okay, sind eine ganze Reihe. Okay, nur die bereit sind. Wenn du nicht bereit bist, nach dem Wort zu handeln, dann ist das jetzt nicht für dich. Wir beten trotzdem irgendwann für dich gerne, aber das ist nicht für dich, okay? Weil das ist ein Marsch des Glaubens. Halleluja. Vielleicht können wir mal hier das Pult nach oben nehmen, damit ihr ein bisschen Platz für euren Marsch des Glaubens habt. Halleluja. Danke, Jesus. Während ihr es hochtut, wer ist hier, der sagt, okay, ich brauche eine Auflösung eines Tumors in meinem Körper oder eine Auflösung eines Knotens oder eines Krebsgeschwürs oder was auch immer es ist in meinem Körper und ich bin bereit, nach dem Wort Gottes zu handeln. Ich bin bereit, aus dem Boot auszusteigen und nach dem Wort Gottes zu handeln. Wer ist da hier? Okay, ich sehe eure Hände. Super. Okay, wer ist heute Morgen hier und du sagst, ich habe ein schwerhöriges Ohr oder ein taubes Ohr oder mehrere schwerhörige Ohren oder also maximal zwei vermutlich. Und ich bin bereit, nach dem Wort Gottes zu handeln. Ich bin bereit, mich auf meinen Glaubensmarsch zu machen heute Morgen. Wer ist da hier? Wer ist da hier? Okay, auch einige. Wer sagt dasselbe in Bezug auf seine Augen heute Morgen? Du sagst, in Bezug auf meine Augen, ich bin bereit, einen Glaubensmarsch zu machen, eine Augenkrankheit. Ja, okay, das sind vorher eh schon einige geheilt worden, aber du bist bereit, wirklich einen Glaubensmarsch zu machen heute Morgen, zu handeln nach dem Wort. Amen. Halleluja. Okay, super. Wer ist hier und du hast vom Arzt eine unheilbare Diagnose bekommen, eine Krankheit diagnostiziert bekommen, die medizinisch nicht heilbar ist und du hast verschiedene Dinge gehört und Möglichkeiten und so weiter, aber du sagst heute Morgen, ich bin bereit, aus dem Boot auszusteigen. Damit sage ich nicht, dass du keine Therapie mehr machst, aber ich bin bereit, aus dem eingefahrenen Denken auszusteigen und nach dem Wort zu handeln, um meine Heilung in Anspruch zu nehmen. Wer ist da hier? Okay, auch einige. Preist den Herrn. Dann werden wir jetzt gleich zusammen einen Glaubensmarsch machen. Amen. Wer ist bereit für einen Glaubensmarsch? Sagst du, oh, ich weiß noch nicht genau. Erstmal schauen, wie das aussieht. Preist den Herrn. Halleluja. Weißt du, es ist wichtig. Es ist wichtig, du musst bewusst aussteigen. Es muss dir egal sein, was Menschen denken. Es muss dir egal sein, was irgendjemand denkt. Es geht um diesen Funken des kindlichen Glaubens in deinem Herzen, wo du sagst, okay, wenn es das Wort Gottes sagt. Weißt du, ich muss vielleicht noch eine Frage dazu stellen, weil sind vielleicht einige dabei, die sich jetzt melden, die gar nicht eigentlich da reingehören. Wer von denen, die sich jetzt gemeldet haben, ist bereit, nach dem Wort zu handeln, das durch meinen Mund hier ausgesprochen wird oder durch den Mund eines Heilungsdieners hier ausgesprochen wird. Ein Wort der Heilung, ein Wort des Wunders, nach diesem Wort zu handeln. Wer glaubt dem? Okay, gut, sind ein paar, ja, doch, da sind ein paar Hände, ja, oder einige, ja. Okay, super, weil ich möchte, dass gleich bei diesem Glaubensmarsch nur diejenigen marschieren, okay? Aber bevor wir diesen Glaubensmarsch machen, möchte ich dir hier an dieser Stelle jetzt die Gelegenheit geben, ein Saatkorn einzulegen, weil das wird gleich ziemlich, vielleicht ein Durcheinander. Und deswegen, bevor sich alles auflöst, möchte ich einfach dir die Gelegenheit geben, jetzt ein Glaubenssaatkorn zu säen in diesem Boden. Ja? Das Wort Gottes sagt, manchmal kann es sein, dass Gott dir auch ein Rema gibt und sagt, hey, säe einen speziellen Samen, säe ein spezielles Saatkorn in diesen Wunderboden hinein. Säe ein spezielles Saatkorn, so wie ich dich führe und leite. Also frag den Heiligen Geist, ja, tu nicht einfach irgendwas aus Tradition, verstehst du? Wir wollen nicht dein Geld oder so, sondern es geht auch hier um deinen Herzensglauben. Es geht darum, dass Jesus gesagt hat, mit dem Maß, mit dem wir messen, wird uns wieder gemessen werden. Das heißt, es ist eine Herzenssache. Also frag den Heiligen Geist, was soll ich säen jetzt? Welches Saatkorn soll ich säen? Wenn du glaubst, dass Gott hier ist, und er ist hier, das kann ich dir sagen, seine Gegenwart ist hier, Jesus ist hier. Wenn du das glaubst, dann frag einfach den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich säe hinein in diesen Boden heute Morgen? Und dann handle auch hier nach dem Wort. Amen. Handle nach dem Wort. Sagst, ja, ich habe den Betrag aber nicht dabei, den er mir zeigt. Dann hast du die Möglichkeit, eine Verpflichtungserklärung auszufüllen, die unter deinem Stuhl ist. Kannst die eine Hälfte in den Eimer reintun, als Zeichen dafür, dass du gegeben hast. Die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause. Und dann überweist du in den nächsten Tagen, kein Problem. Du kannst es tun, was er dir zeigt. Tu das, was er dir zeigt. Handle nach seinem Wort. Wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du auch jetzt die Möglichkeit zu säen. Du kannst per Überweisung geben. Oder du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben. Tu einfach das, was er dir zeigt. Auch da, mach es einfach jetzt gleich. Dann hast du gehandelt im Glauben gemäß dem, was er dir gesagt hat. Okay, hier vor Ort, macht euch bereit. Wir geben die Eimer durch. Die Ordner geben die Eimer durch, rechts, links und vorne, hinten und so weiter. Geben es durch und jeder tut einfach, was Gott ihm gezeigt hat. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Während ihr weitergeht, habe ich hier auch noch einen Bericht. Ich habe es letzten Donnerstag schon ganz am Ende in der Glory Life Schule auch vorgelesen. Es kam letzten Donnerstag ganz frisch rein von einer Frau aus dem Glory House in der Schweiz. Und sie hatte Darmkrebs, einen großen Tumor im Darm. Es wurde auch Chemo und Bestrahlung gemacht. Und sie haben im Glory House gebetet. Und das ist wirklich eine schwere Erkrankung. Und sie haben gebetet und jetzt kam am Donnerstagabend das Zeugnis, die E-Mail von der Frau, Caroline heißt sie, hat geschrieben, meine Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Beten. Halleluja, Jesus ist Sieger. Es ist ein Wunder. Im Blut kann man keinen Krebs mehr nachweisen und der Tumor, der im Enddarm 9,5 Zentimeter lang war, ist verschwunden. Gott ist groß. Ihm gebührt alle Ehre, Lob und Dank. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Das ist so wunderbar. Ein anderer Bericht aus einem anderen Glory House, da heißt es, zwei Glory House Teilnehmerinnen beteten für eine Frau während des Urlaubs. Sie hatte zum zweiten Mal Krebs. Ihre Mutter war sehr traurig. Nach dem Gebet ist diese Frau von Krebs geheilt worden. Halleluja. Preist den Herrn. Hier ist auch noch ein Zeugnis von einer Frau, die beim Encounter-Wochenende dabei war. Sie bedankt sich ganz stark fürs Encounter-Wochenende und sie sagt, sie hat vor allen Dingen seelische Heilung erlebt, ich bin dadurch ein ganzes Stück heiler geworden. Vielen Dank, dass ihr für Wunden von Missbrauch und Trauma gebetet habt. Pastor Georg hatte dann am Samstag nochmal gebetet für Opfer von rituellem satanischen Missbrauch in der Kindheit. Davon bin ich betroffen gewesen und durch euer Gebet bin ich, wie gesagt, ein ganzes Stück weitergekommen mit der Heilung meiner Seele. Ich bin dankbar für Orte wie euren der Heilung und Befreiung. So habe ich Hoffnung für die Zukunft, dass Gott mir trotz des Leidens meiner Vergangenheit hilft, stärker und heiler zu werden. Halleluja. Amen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Komm nach vorne mit der Sammlung. Vater, wir danken dir für jeden Einzelnen, der gesät hat in diesem Boden. Das Lobpreisteam kann nach oben kommen. Halleluja. Ich spüre, wie gerade jetzt wieder eine Welle von einer anderen Dimension der Gegenwart Gottes in den Raum schwappen will. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, Herr. Danke, Herr, für jeden, der gesät hat in diesem Boden, Herr. Herr, gemäß dem Herzen, mit dem wir gesät haben, so werden wir ernten, sagt dein Wort, Herr. Und so segne ich jeden Einzelnen, der gesät hat, gerade jetzt, Herr. Gemäß dein Wort mit einer 30-fachen, 60-fachen und 100-fachen Ernte. Halleluja. Danke dafür, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Ja, die Kleidungsstücke und Tür, die könnt ihr auch nach vorne bringen. Für alle, die nicht hier sein können, werden wir beten. Jetzt noch nicht, das machen wir nachher dann am Schluss, nach dem Glaubensmarsch. Aber ihr könnt es zur Seite tun und jeder, der ein Tuch reintun will, kann das reintun. Aber jetzt an der Stelle, lasst uns bereit machen für den Marsch des Glaubens. Amen. Lasst uns mal alle zusammen aufstehen gerade jetzt. Hallo, ihr könnt schon anfangen mit Spielen. Halleluja. Halleluja. Und ich pass auf, jetzt sage ich euch, wie dieser Glaubensmarsch aussieht. Ich möchte, es ist wichtig, dass jeder an seinem Platz ist. Ja, das haben wir ganz am Anfang gehört, was die Herrlichkeit Gottes angeht. Die Herrlichkeit Gottes wird eingebracht, indem jeder an seinem Platz ist. Und als erstes, jetzt noch nicht, aber wenn ich es dann sage, ich sage erstmal die Ordnung und dann laufen wir los. Okay? Als erstes möchte ich in diesem Glaubensmarsch, dass alle diejenigen nach vorne kommen, die für Gebet und Heilung gesetzt sind. Also die, die von mir die E-Mail bekommen haben, die vorher mit im Vorraum waren, die einfach gesalbt sind für Gebet und für Heilung. Also Mitarbeiter von uns für Gebet und Heilung. Ich möchte, dass ihr als erstes nach vorne kommt. Und nachdem ihr oder während oder wenn ihr dabei seid, nach vorne zu kommen, dann können sich anschließen alle diejenigen, die hier im Raum sind und sagen, ich sage es nochmal genau, wer nach vorne kommt. Ich habe jetzt akut Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen in meinem Körper und ich steige aus dem Boot aus, wir werden ein entsprechendes Gebet aussprechen, ich steige aus dem Boot aus des natürlichen Verständnisses und des natürlichen Glaubens und ich gehe auf mein Wunder zu und ich glaube, dass wenn heute das Wort der Heilung gesprochen wird, dass Gott mich berührt und ich werde handeln nach dem Wort, das gesprochen wird. Ja, du musst auch bereit sein, dir Hände auflegen zu lassen im Zweifelsfall. Wenn du das nicht möchtest, dann komm nicht nach vorne. Wenn du also bereit bist, dir da dienen zu lassen und sagst, jawohl, ich glaube, heute ist mein Tag. Ich gehe darauf zu. Vielleicht sagst du, ja, wenn ich einfach hier bleibe, dann geht es halt immer so weiter wie bisher. Dann gehe ich doch lieber auf Gott zu und lass los von meinem natürlichen Denken und wage es, im Glauben zu handeln. Okay? Wenn dich das betrifft, Schmerzen und Bewegungseinschränkungen konkret, ich möchte, dass ihr alle hier auf diese rechte Seite des Raumes, hinter den Heilungsdienern. Als zweites hier, so ungefähr hier auf dieser Ebene, kommen alle die nach vorne, von denen, die sich vorher gemeldet haben, als ich gesagt habe, wer möchte heute im Glauben sein Wunder der Auflösung eines Tumors, eines Gewächses, einer Geschwulst oder was auch immer, die deinen Körper behindert oder krank macht, das kann auch Krebs sein, was auch immer es ist, wer ist bereit dafür im Glauben zu handeln und durch das Wort der Heilung sein Wunder zu empfangen? Ihr dürft hier in diesen Bereich kommen und hier in diesem mittleren Bereich dürfen alle die nach vorne kommen, die irgendeine andere unheilbare Krankheit diagnostiziert bekommen haben, egal wie die heißt, ja, egal wie die sich nennt, du darfst hier in der Mitte nach vorne kommen dann und einfach im Glauben in dein Wunder hineinlaufen. Hab immer diese drei Aussätzigen vor Augen, die einfach marschiert sind und gesagt haben, okay, wir lassen einfach los, wir lassen das Alte hinter uns, wir schauen auf das, was vor uns ist, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat. Gott hat es möglich gemacht und er wird es mich heute sehen lassen. Dann komm du einfach hier in den Bereich und dann hier weiter da drüben, hier können diejenigen kommen mit schwerhörigen oder tauben Ohren, einfach hier in diesem Bereich und hier in diesem Bereich, ganz dann drüben, kommen diejenigen mit Augenkrankheiten. Jetzt nicht jeder, der irgendwie weit oder kurzsichtig ist, sondern wirklich die, die Augenkrankheiten haben, ja, kommen hier nach vorne. Nicht, dass Gott nicht diejenigen heilen will, auch die kurzsichtig oder weitsichtig sind, wenn du das möchtest, aber das ist jetzt nicht der Moment, sondern jetzt geht es wirklich um diese Krankheiten, die grauer Star, grüner Star, Makuladegeneration, wie auch immer das alles heißt, du darfst dann hier nach vorne kommen. Okay? Und jetzt wollen wir einfach, weiß jeder, was er jetzt tun wird? Halleluja. Du kannst dich auch nur umentscheiden, du musst nicht, ja, sondern das ist der Glaubensmarsch sozusagen, den wir marschieren. Aber wir wollen das nicht einfach nur so tun, sondern wir wollen wirklich auf den Herrn schauen. Wir wollen unseren Blick erheben zu ihm. Wir wollen ihn anbeten dabei. Wir wollen ihm die Ehre geben für alles, was hier jetzt gleich passiert, weil er ist der Herr, unser Arzt. Und alles, was hier passiert, Jesus, wir sagen, alles, was jetzt hier passiert, Herr soll dir Ehre geben, Herr. Es geht uns nicht um Wunder, um der Wunder willen, Herr. Herr, sondern es geht uns darum, Herr, dass du Ehre bekommst, Herr. Herr, dass du die Frucht deiner Leiden siehst, dass du tun kannst, was du tun möchtest, Herr. Du möchtest, dass dein Volk gesund ist, Herr. Du möchtest, dass deine Kinder geheilt sind, Herr. Herr, du möchtest, Herr. Herr, du möchtest nicht, dass wir einfach nur den natürlichen Gang der ganzen Welt gehen, Herr, sondern du möchtest uns herausheben, Herr, auf eine andere Ebene, Herr, auf eine andere Stufe, Herr, eine andere Stufe des Lebens, Herr, ein Herrlichkeitsleben, Herr, ein übernatürliches Leben, Herr, ein Leben jenseits vom Boot, Herr, der gewohnten, eingefahrenen Gleise, Herr. Du möchtest uns dorthin heben, Herr. Und Herr, du sollst alle Ehre bekommen, Herr, für das, was jetzt gleich passieren wird, Herr. Herr, wir geben dir alle Ehre und wir beten dich an. Halleluja. Lass uns ihm unsere Liebe singen. Lass uns ihn anbeten. Und ich sage dann, wenn es losgeht, Halleluja, mit dem Marsch. Danke, Jesus. Jesus, we love you, we praise you, and adore you. Glorify the name. Text einblenden, bitte. Glorify your name. Vorne, wir beginnen diesen Marsch des Glaubens und wir singen alle zusammen weiter dabei. Alle anderen, ihr singt einfach weiter. Wir schauen auf den Herrn, wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf Jesus. Mit den Bewegungseinschränkungen, Schmerzen hier auf der Seite, hier die Tumore und Gewächse, hier die unheilbaren Krankheiten, hier die Ohren, hier die Augen. Einfach nehmt euren Platz ein in diesem Glaubensmarsch. Kommt nach vorne und betet ihn an währenddessen. Kommt ganz nach vorne, kommt ganz nach vorne. Halleluja. Nicht irgendwo da hinten stehen bleiben, sondern kommt nach vorne, marschiert hier nach vorne. Sei dein Name in der Welt. Jesus, wir sind hier in deiner Gegenwart. Wir sind hier in deiner Herrlichkeit. Außer Raum und Zeit. Wir sind hier an dem Ort der unbegrenzten Möglichkeiten, Herr. Und wir sind entschieden, aus dem der gewohnten Bahnen auszusteigen heute Morgen hier. Wir sind hier heute Morgen, loszulassen von dem natürlichen Denken. Halleluja. Und uns auf den Wunderweg zu machen mit dir, Herr. Auf den Wunderweg. Oh, auf den Wunderweg. Halleluja. Sprich mir einfach mal nach. Sag, Vater, in dem Namen Jesus. Komme ich zu dir. Und ich lasse hinter mir die Bahnen des natürlichen Denkens. Ich lasse hinter mir alles, was die Ärzte über mir ausgesprochen haben. Alles, was die Wissenschaft weiß. Was der natürliche Gang der Dinge ist. Im Glauben steige ich aus dem Boot des natürlichen Lebens und hinein in die Bereitschaft, nach deinem Wort zu handeln. Ich beuge mich unter dein Wort, Herr. Durch deine Wunden, Jesus, bin ich geheilt. Du selbst nahmst meine körperlichen Schwachheiten weg. Und du trugst meine Krankheiten fort. Ich beuge mich unter dein Wort. Unter dein Logos-Wort. Und ich beuge mich unter dein Rema-Wort, das heute Morgen hier gesprochen wird. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Das kannst du auch mitmachen, auch wenn du am Platz bist und weil vielleicht für dich nichts dabei war hier vorne. Aber Gott wird jeden berühren heute, der einfach diese Entscheidung trifft und der einfach diesen Schritt geht. Gott wird in jedem Leben, weißt du, auch Wunder der in Finanzen, Wunder in Beziehungen, Wunder in materiellen Dingen, Wunder in beruflicher Situation oder was auch immer, wo auch immer du ein Wunder brauchst in deiner Seele. Er wird es tun. Steig einfach aus dem Boot. Sag es nochmal mit mir zusammen, ich steige aus, jetzt, aus diesem Boot, in Jesu Namen. Und jetzt tu mal einen Schritt ganz bewusst, einfach, du kannst auf deinem Platz einfach einen Schritt machen. Halleluja, in Jesu Namen, raus aus dem Boot. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt leg einfach die Hand auf die Stelle, wo das Problem ist. Leg einfach die Hand auf die Stelle, wo das Problem ist. Und die Heilungsteam kann sich dann bereit machen, auch den Leuten Hände aufzulegen, so wie der Heilige Geist durchführt, auch auf den Kopf, wenn ich sag. Jetzt leg dir einfach die Hand auf die Stelle und in dem Namen Jesus, Vater, spreche ich dein Wort der Heilung, Jesus. Ich spreche dein Wort der Heilung in dem Namen Jesus hinein in diese Körperzellen, Herr. Hinein in diese Organe, Herr. Oh, ich befehle diesen Magen in die Ordnung Gottes zu kommen, Herr. Ich befehle diesen Darm in die Ordnung Gottes zu kommen jetzt, Herr. Herr, ich befehle diesen Nieren in die Ordnung Gottes zu kommen, Herr. Oh, in dem Namen Jesus, ich befehle diesen Körperzellen, Herr, sich auszurichten an der Schöpfungsordnung Gottes. Ich befehle in dem Namen Jesus, Herr, jeder Entzündung, diese Körper zu verlassen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich befehle in dem Namen Jesus, jeder Netzhaut, jeder Makula, Herr, jeder Linse, jeder Pupille geheilt zu sein durch die Kraft Gottes. In dem Namen Jesus. Oh, ich spreche, Herr, zu Trommelfellen, Herr. Ich spreche, Herr, zu Ambossen in den Ohren, Herr. Ich spreche zu Hörhaaren in dem Namen Jesus jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Ihr Ohren, hört normal. Öffnet euch in dem Namen Jesus. Öffnet euch in dem Namen Jesus. Öffnet euch in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Ich spreche Heilung, Schmerzen raus aus den Körpern in dem Namen Jesus. Oh, ich spreche zu diesen Gelenken, dass sie jetzt in die Ordnung Gottes kommen. Oh, ich spreche zu diesen Knochen. Oh, poppt an eurem Platz. Wirbel, poppt an eurem Platz. Bandscheiben, poppt an eurem Platz. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Sehnen, Nerven und Bänder an eurem Platz. Kommt zusammen. Nehmt eure Position. Schöpfungsordnung Gottes. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Jede Bewegungseinschränkung. Verlässt jetzt dein Knie. Verlässt dein Schultergelenk. Verlässt deine Arme. Verlässt deine Ellbogen. Verlässt deine Finger. Arthritis, Arthrose, raus aus den Gelenken. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Wie auch immer die unheilbare Krankheit heißen mag. In dem Namen Jesus. Wir nehmen Autorität über jede Macht von unheilbarer Krankheit hier in diesem Raum, auch über Livestream. Wir nehmen Autorität über Krebs, wir nehmen Autorität über MS, wir nehmen Autorität über jede Macht der unheilbaren Krankheit, Blutkrankheit, Diabetes, Hashimoto, wie auch immer du heißt, in Jesu Namen, beuge deine Knie jetzt in Jesu Namen, beuge deine Knie jetzt in Jesu Namen. Halleluja, ihr könnt beginnen, Hände aufzulegen. Legt Hände auf, Heilungsteam, legt Hände auf. Legt Hände auf, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Ordnung, habt ein bisschen ein Auge, Halleluja, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, für deine heilende Kraft, Herr. Oh, danke, Herr, Herr, jede unheilbare Krankheit, Herr, Herr, sie ist in dir, sie ist geheilt durch die Kraft des Blutes, Jesus. Beugt sich unter deine Knie, jede kreative Not, die da ist, Herr, wo es ein kreatives Wunder braucht, ich befehle dieses kreative Wunder. Halleluja, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Einfach weiter die Hände auflegen, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater. Oh, du hast das Wort gesprochen. Halleluja, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Heilungsteam, einfach die Hände auflegen, keine Gespräche jetzt führen, sondern Hände auflegen, einer nach dem anderen. Einfach die Kraft Gottes freisetzen, die Vollmacht zur Heilung freisetzen. Oh, wir sagen in dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi, jedes Sprunggelenk kommt in die Ordnung Gottes. Wir sagen in dem Namen Jesu Christi, jede Achillessehne kommt in die Ordnung Gottes. Jedes Band kommt in die Ordnung Gottes. Jetzt in Jesu Namen, Zähne kommen in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Danke, Vater. Augen jetzt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Fang es in Jesu Namen. Oh, empfang es in Jesu Namen. Oh, empfang es in Jesu Namen. Empfang, empfang die heilende Kraft. Auch über Livestream fließt die heilende Kraft. Es Wunder passiert. Es Wunder passiert. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Achtung, bevor irgendjemand an den Platz wieder geht, hör zu, bevor irgendjemand an den Platz wieder geht, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Handle im Glauben. Check das Ohr. Check die Augen. Bewege dein Knie. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn es ein Tumor war, den man tasten kann, dann fühl nach. In Jesu Namen. Wenn es kleiner geworden ist, nimm die Hand wieder weg und empfang weiter die Kraft Gottes. Und dann fühl nochmal. Du bist mitten in diesem Raum der Heilung. Du bist mitten in diesem Raum der Auflösung. Wir sagen, jedes Gewächs löst sich auf. Jedes Geschwulst, jeder Tumor löst sich auf in dem Namen Jesu Christi jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Handle im Glauben. Heilungsdiener, stell sicher, dass im Glauben handeln. Du musst handeln nach dem Wort. Du musst handeln nach dem Wort. Wenn es nichts gibt, was du tun kannst, um irgendwas zu testen, dann spring einfach zweimal auf und ab und sag, danke Jesus, danke Vater, danke Vater. Mach diesen Marsch des Glaubens. Mach diesen Marsch des Glaubens, auch ihr anderen im Raum. Mach diesen Marsch des Glaubens. Halleluja. Oh, oh, Shakarara. Oh, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Sekara, Und wenn sich etwas verändert hat in den Körper, Achtung, wenn sich etwas verändert hat in den Körper, es ist wichtig, auch das ist eine Glaubenshandlung, auch das gehört zum Glaubensmarsch. Wenn sich etwas in deinem Körper verändert hat, dann kommt einfach nach vorne oder ihr Heilungsdiener bringt sie nach vorne und lasst sie einfach Zeugnis geben. Bringt sie einfach hierher, hier vor die Bühne, hier vorne her und dann wollen wir hören, was Gott tut. Dann wollen wir hören, was Gott getan hat. Bringt sie dann einfach hier vorne her. Wenn sich einfach was verändert hat, wenn das Wunder passiert ist, kommt einfach hier nach vorne. Kommt einfach hier nach vorne. Halleluja. Einer nach dem anderen. Genau. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Kommt einfach, bringt sie nach vorne. Testet es, checkt es, checkt es. Und dann einfach, hier ist die Schlange, könnt ihr euch hier anstellen. Und dann hören wir, was passiert. Dann hören wir, was passiert. Und während wir Zeugnisse hören, wird es gleichzeitig noch weiter verstärkt. Da ist immer noch diese, oh, Halleluja, diese Aktivität. Preist den Herrn. Hier die Frau mit den, pass mal auf, hier da drüben die Frau hinter dir, Natascha, stupf sie mal an. Ja, Gott berührt deine Schulter, Gott berührt deine Schulter, gerade jetzt, in Jesu Namen, gerade jetzt, den gesamten Bereich, den gesamten linken Bereich jetzt, in Jesu Namen. Ordnung Gottes da hinein, in Jesu Namen, jetzt. Empfang es in Jesu Namen, empfang es in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Nimm die Hand runter und jetzt beweg es, beweg es, beweg es. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wie ist es? Halleluja. Check es. Halleluja. Tu etwas, was du nicht tun konntest. Wenn du merkst, es hat sich was verändert, komm einfach hier nach vorne. Gib Zeugnis, was passiert ist. Gib einfach Zeugnis, was passiert ist. Komm einfach hier nach vorne und gib Zeugnis, was passiert ist. Es ist wichtig, um den Glaubensmarsch zu vollenden. Es ist wichtig, um den Glaubensmarsch zu vollenden. Es ist wichtig, dass du erzählst, was passiert ist. Halleluja. Handelt im Glauben. Handelt im Glauben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus. Halleluja. Lass uns nochmal singen. Glorify your name. Because we love you, we praise you, we adore you, glorify your name in all the earth. Hallelujah. Lass uns singen. Glorify your name. Schaut über Livestream zu und du hast ein Hüftproblem und du hast eine Krücke. Du hast eine Krücke und zwar auf deiner rechten Seite. Gott sagt dir gerade jetzt, empfang deine Heilung. Empfang deine Heilung. Empfang deine Heilung. Und dann in Jesu Namen, ja, Hüfte sei geheilt, funktioniere normal jetzt in Jesu Namen. Und dann tu deine Krücke zur Seite und beginn etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest. Beginn zu laufen, beginn dein Bein zu heben. Halleluja, check es. Gott, heil dich gerade jetzt. Und dann schick uns einfach eine E-Mail, wunder@glorylife.de und sag, was passiert ist. In Jesu Namen, Gott, heilt diese Hüfte gerade jetzt. Halleluja, was ist bei dir passiert? Wir fangen mal hier an. Halleluja. Komm hoch, geht es? Halleluja, was ist bei dir passiert? Gerade jetzt. Eigentlich wegen meinem linken Auge, weil ich seit Geburt an eigentlich sehbehindert bin. Mm. Und jetzt habe ich aber gemerkt, auf dem rechten Auge hat sich so verbessert, dass ich wieder ohne Brille lesen kann. Wow, danke Jesus, hast du jetzt gecheckt. Ja, Halleluja. Da liegt so eine Pralinenschachtel bei der Technik. Da hast du es gelesen. Das heißt, das war nicht durch eine Brille zu korrigieren, der Sehfehler. Links nicht. Nee. Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass ich also ich sehe da besser. Und rechts hat sich jetzt angefangen zu manifestieren, dass ich ohne Brille lesen kann. Wow, danke Jesus. Amen, Halleluja. Preist den Herrn, danke Jesus. Was ist bei dir passiert? Halleluja. Ich habe seit Wochen Schmerzen in der rechten Schulter und im Arm runter. Seit Wochen. Und die Sehnen tun weh. Ja. Und was ist jetzt passiert? Ist okay. Es alles tut ein bisschen weh, aber ich kann alles machen. Das konntest du nicht mehr machen. Halleluja. Danke, Jesus, Herr, für deine komplette Heilung. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Kommt einfach nach vorne, wenn du was zu bezeugen hast, was passiert ist. Danke, Jesus. Kommt einfach hier nach vorne. Ich kann auch hier runterkommen jetzt. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich habe seit Tagen Schmerzen hier und in der Hüfte. Ja. Abends ziemlich stark. Vorher etwas frei und völlig weg. Frei, weg. Und das andere, das in meinem Körper war, das hat Jesus geheilt. Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ihr könnt immer noch weiter Leuten dienen, das ist okay. Aber gleichzeitig wollen wir einfach hier die Zeugnisse geben, weil während einfach die Zeugnisse gegeben werden, wird wieder weiter die Wunderkraft Gottes auch freigesetzt. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich habe in Kindertagen die Diagnose Skoliose bekommen. Skoliose. Wann hast du es bekommen? In Kindertagen schon. In Kindertagen, ja. Und alles, was damit zusammenhängt, unterentwickelte Seite, der ganze Zug, keine Muskeln etc., der ganze Schmerz, keine Bewegung und eigentlich immer Schmerzen. Immer Schmerzen. Aber es ist nichts mehr da. Nichts mehr da, wow. Danke, Jesus. Weißt du, Herr? Danke, Jesus. Das heißt, du hattest immer Schmerzen seit Kindheitstagen? 24 Stunden durch. Wow, wo waren denn die Schmerzen gewesen? Also die gehen von unten hier, die ganze Seite, bis in den Kopf, in den Nacken. Okay, und jetzt sind sie komplett weg. Jetzt sind sie komplett weg. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Hast du mal jemand checken lassen, ob deine Wirbelsäule begradigt ist? Kann ich gerne noch machen. Halleluja. Was meinst du, wo war denn die Skoliose gewesen? Oberer Brustwirbel. Ist jemand hier, der das checken kann? Ein Arzt oder Krankenschwester, die das checken kann? Dann kannst du nach vorne kommen und einfach das mal checken hier. Ein Arzt oder Krankenschwester, die weiß, wie eine Skoliose sich anfühlt im oberen Rückenbereich. Ja, komm einfach ganz schnell nach vorne und check das. Bleib einfach mal hier stehen, dann kommt jemand. Okay, da hinten kommt jemand. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich kann seit 6 Monaten nicht mehr normal laufen. Ich schleiche wie eine uralte Lahme durch die Gegend. Ja. Und ich habe es jetzt hinten probiert. Ich kann jetzt also wieder normal laufen. Kannst wieder normal laufen? Ja. Wow, lauf mal. Wuhu. Danke, Jesus. Amen. Das Problem waren mehrere Bandscheibenvorfälle, gell? Zwei komplett fehlende Bandscheiben. Ja. Und zeig mal, wie du gelaufen bist vorher. So. Okay, und jetzt zeig mal, wie du jetzt läufst. Wuhu, danke Jesus, Amen. Danke Jesus, Halleluja. Danke Jesus. Wie lange konntest du so nicht mehr laufen? Wie lange konntest du so nicht mehr laufen? 6 Monate. 6 Monate, wow, danke Jesus. So eine Befreiung, Halleluja. Preist den Herrn, preist den Herrn. Was ist bei dir passiert? Komm her, was ist bei dir passiert? Ich bin den Herrn so dankbar. Heute früh, wo ich aufgewacht bin, waren meine Augen so zu. Ich habe gedacht, ich bin blind, ich konnte nicht sehen. Wow. Ich habe meinen Heiland gesagt, Heiland, du musst mir doch helfen. Ich will nicht blind werden. Und es war so schön, dass heute gebeten worden ist, auch für die Augen. Ja. Und ich glaube, und ich kann auf beiden Augen sehen. Halleluja. Ich bin seinem Herrn so dankbar. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Geben wir ihm die Ehre. Amen. Das heißt, du hast gemerkt vorher, als gebetet wurde, dass deine Augen sich so in einem Moment verbessert haben oder schrittweise verbessert haben? Ja. In einem Moment hast du klar gesehen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Der Herr segne dich. Halleluja. Oh. Und er füllt dich auch gleich mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Okay, geh einfach weiter und preis den Herrn. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Jetzt kann sie nicht mehr laufen vom Heiligen Geist. Das Wunder hast du gar nicht erwähnt, aber ich habe geflaggt und auf einmal die Hose saß ganz fest angezogen. Und jetzt ist die ein bisschen luftiger. Und der Rauch ist ein bisschen weniger geworden. Wow, das heißt, du hast übernatürlich Fett verloren. Ja, ich habe morgen einen Arzttest und dann weiß ich. Amen, dann wirst du gewogen. Ja. Preis den Herrn, Amen. Und es geht noch weiter. Halleluja, danke Jesus. Amen. Preis den Herrn, danke Jesus. Was ist bei dir passiert? Ich hatte Probleme mit der Hüfte, also Hüftschmerzen einfach. Und wie lang? Monate. Monate. Aha. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber schon recht lang. Okay, warst du beim Arzt, oder? Nee. Aber du hattest Schmerzen. Wie stark war der Schmerz auf der Skala von 1 bis 10, wenn 10 ganz stark ist und 0? So 7, 8. 7, also ziemlich stark. Schon, ja. Ziemlich stark. Und der war permanent, der Schmerz? Immer wieder. Ja. Also mehrmals am Tag war es immer wieder da. Okay, und du hattest ihn, als du hierher kamst? Ja. Ja. Und was ist jetzt passiert? Und es ist viel besser und ich glaube, dass Gott es völlig geheilt hat und dass es noch besser beweg wird. Beweg mal deine Beine. Okay, wow. Also ich spüre es noch, aber es ist wie besser. Wie stark ist denn der Schmerz jetzt noch auf der Skala von 1 bis 10? Vielleicht 4. 4, also deutlich schwerer geworden. Pass auf, ist jemand vom Heilungsteam da? Jemand, Astrid, komm her. Lege mal nochmal die Hand auf die Hüfte. Es geht noch von uns runter auf Null, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Haben wir da irgendwie bei der Dame mit der Skoliose, konnten wir da irgendwas testen? Wo ist sie? Abgeblieben? Ja, was ist passiert? Alles wieder in Ordnung. Er hat nichts mehr, also jetzt haben wir hinten getestet. Ja. Der liebe Bruder, wo ist er? Der Martin, glaube ich, ist gekommen. Es ist nichts mehr feststellbar. Keine Verkrümmung mehr. Habt ihr das gehört? Das ist ein kreatives Wunder. Die Wirbelsäule war krumm und jetzt ist sie wieder gerade. Halleluja, danke Jesus. Amen. Kannst du es bezeugen? Ja? Also äußerlich kein Hinweis mehr auf eine Skoliose. Amen. Sichtbar. Genau. Er ist Arzt, er muss es wissen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Wir lieben die Ärzte. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Was hast du? Ich möchte Gott einfach die Ehre geben. Ich wurde gebetet und ein ganz starker Strom von oben nach unten war da. Und ich hatte immer so Mühe zum Laufen, wie viele gesehen haben. Aber das kam von Schwindel und von vielen Schmerzen. Und was ist jetzt passiert? Und das hat das jetzt schon wie sagt man, weniger gemacht, auf jeden Fall. Das heißt, du kannst jetzt besser laufen, oder? Gesagt, er hat es schon vorbereitet, es sei schon alles vorbereitet, dass alles gut wird. Das heißt, du kannst jetzt besser laufen, oder wie? Ist schon besser, ich bin schon draußen. Lauf mal ein bisschen, du bist schon rumgelaufen, okay, lauf mal ein bisschen. Halleluja, preis den Herrn, Amen, Amen. Ja, sie konnte wirklich schlecht laufen, ich habe es gesehen, ja. Preis den Herrn, danke Jesus. Hier wird es auch besser? Danke Jesus. Ha? Es ist besser geworden. Es ist besser zum Laufen. Ja, zum Laufen. Die Schmerzen sind auch weniger geworden. Und die Schmerzen sind weniger geworden. Amen. Ja, danke, Jesus. Amen. Halleluja. Jetzt willst du laufen. Halleluja. Wieder laufen. Halleluja. Geh doch mal darüber, genau. Wer möchte noch was erzählen, was passiert ist? Komm einfach nach vorne. Traut euch aber. Wenn du was erlebt hast, komm einfach jetzt nach vorne und einer nach dem anderen erzählt, was passiert ist. Ich habe meine Augen beten lassen. Die Augen, ja. Was war mit deinen Augen? Ich sehe manchmal ganz schlimm verschwommen und weiß nicht wieso. Aha. Und sehe keine Buchstaben mehr. Ja. Und jetzt sehe ich ganz klar. Jetzt siehst du ganz klar. Wow. Ja. Danke, Jesus. Danke. Wie lange hattest du denn das? Circa ein halbes Jahr jetzt. Ein halbes Jahr. Und es war verschwommen, sodass du also gar nicht lesen konntest? Nee, gar nicht mehr. Gar nicht. Und ich hatte eigentlich super gute Augen immer. Wow. Und jetzt ist wieder völlig klar. Ja. Preis den Herrn. Hast du das gehört? Amen. Die Augen werden geheilt. Ohren, haben wir noch jemand mit Ohren? Hat jemand ein Ohrproblem gehabt und jetzt ist das Ohr besser? Da haben wir, glaube ich, noch kein Zeugnis gehört. Bei dir war es auch mit dem Ohr. Okay, Halleluja. Gebt mal Jesus die Ehre. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass einfach mal fragen. Ah, was ist... Okay, gib mir mal den Stock. Okay, was ist? Ich möchte ohne Stock laufen. Du möchtest ohne Stock laufen? Ja, und jetzt kann ich ohne Stock. Und jetzt kannst du ohne Stock. Komm, dann lauf mal ein bisschen. Lauf mal zusammen. Come on. Ja. Wuhu, danke, Jesus. Amen. Halleluja. Komm, lauf mal wieder zurück. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Yeah. Wuhu. Danke, Jesus. Wie wär's hier? Ohne Stock. Wie lange konntest du das nicht ohne Stock? Jetzt schon eine Weile, also mindestens ein Jahr. Und dann bin ich immer so krumm gelaufen. Und dann bist du auch mal krumm gelaufen. Ja, und dann habe ich gesagt, das ist nicht ein Stock, dass ich nicht immer so krumm laufe. Ja, und das hast du ein Jahr gemacht. Ja. Okay, komm, lass uns nochmal laufen. Danke, Jesus. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Danke, Jesus. Sie hat gebeten, dass sie ohne Stock hier rausgeht. Halleluja. Also lassen wir doch den Stock gleich hier, oder? Amen. Preis den Herrn. Come on. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Gebt mir Jesus die Ehre. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Dein Name, herrlich ist dein Name, Herzen. Herrlich ist dein Name. Ihm gebührt alle Ehre. Dein Name. Herrlich ist dein Name in der Welt. Herrlich ist dein Name, Jesus. Herrlich, herrlich. Herrlich ist dein Name. Herrlich ist dein Name, Jesus. Und du hast gesagt, Herr, dies ist das ewige Leben. Vater, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, persönlich kennen. Danke, Herr, dass du uns das größte Geschenk von allen gemacht hast, Herr. Nämlich das Geschenk, das Angebot einer persönlichen Beziehung zu dir, Jesus. Dich persönlich zu kennen, Herr, ist das größte Geschenk. Und mit dem Vater auf du und du zu sein und als sein Kind zu leben, ist das größte von allen Wundern. Herr, wir sind alle, so sagt es dein Wort, von Natur aus, getrennt von der Herrlichkeit Gottes. Wir haben alle gesündigt. Wir haben alle Dinge falsch gemacht. Wir haben alle Gott nicht immer in unserem Leben vertraut. Aber du rechtfertigst uns umsonst durch deine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und du hast gesagt, Jesus, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und Herr, das größte aller Wunder ist, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird und das Reich Gottes sieht. Und es geschieht in dem Moment, wo wir uns abwenden von unseren Sünden, wo wir uns abwenden von den Wegen der Welt, wo wir raustreten aus dem Boot dieser Welt und sagen, Jesus, wir wollen dich sehen. Jesus, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns alles, was uns vom Vater getrennt hat. Ich glaube, dass Jesus heute Morgen einigen hier diesen Befehl gibt und sagt, tritt raus aus dem Boot deines bisherigen Lebens und komm zu mir. Also um ein Kind Gottes zu sein, brauchst du ihn, brauchst du Jesus als deinen Erlöser. Nur er hat den Preis bezahlt, niemand sonst. Aber er ruft dich. Er ist vor 2000 Jahren für deine Sünde gestorben. Und er ist wieder auferstanden aus den Toten, um dir ein neues, ewiges Leben zu geben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist vielleicht hierher gekommen und du hattest nicht diese Sicherheit in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist. Du hast nicht in dieser Beziehung zum Vater gelebt durch Jesus. Du hattest nicht die Gewissheit, dass dir deine Sünden vergeben sind. Du hattest nicht diese Sicherheit, dass wenn du heute sterben würdest, dass du dann in alle Ewigkeit beim Vater im Himmel sein würdest. Du hattest diese Sicherheit nicht. Dann ruft Jesus dich heute und sagt, komm zu mir. Komm, so wie er Petrus gerufen hat, auf das Wasser zu ihm zu kommen, so ruft er dich heute und sagt, komm zu mir, ich komme und mache dein Leben neu. Ich bin da und mache dein Leben neu. Du kommst zu mir, du kommst vor mein Angesicht. Und ich möchte einfach mit dir und für dich beten, wenn dich das betrifft, weil er ruft dich. Und ich möchte einfach fragen, wer ist hier, der diesen Ruf hört, der jetzt diesen Ruf hört, der sagt, jawohl, ich spüre, Jesus ruft mich. Jesus ruft mich in diese Beziehung zum Vater. Jesus ruft mich heraus aus meinem bisherigen alten Leben. Und er ruft mich wirklich in dieses neue Leben der Freiheit, in dieses neue Leben der Liebe Gottes. Er ruft mich in dieses neue Leben in der Beziehung mit dem Vater. Du hörst diesen Ruf gerade jetzt, dann einfach ganz schnell, wo du bist, gib mir ein Zeichen, streck einfach deine Hand aus. Gott sieht deine Hand da hinten, ist noch jemand da, da drüben. Halt deine Hand ganz weit ausgestreckt, ich sehe es. Da hinten, okay, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, Jawohl, ich höre den Ruf von Jesus gerade jetzt. Da ist noch jemand, danke für die Hand, danke auch für die Hand. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich höre jetzt diesen Ruf. Ich möchte jetzt gleich mit dir und für dich auch persönlich beten und wirklich diese Begegnung mit dem Vater, mit Jesus in deinem Leben freisetzen. Und du sollst hier weggehen mit dieser Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist, dass du von Neuem geboren bist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jeder, der seine Hand gehoben hat, jede, die ihre Hand gehoben hat, gerade jetzt auch über Livestream übrigens, kannst du deine Hand heben. Du kannst zwar nicht hier zu mir nach vorne kommen, aber du kannst deine Hand heben und du kannst mitbeten, jetzt gleich, wenn wir beten. Und du kannst uns dann eine E-Mail schreiben als Kontaktpunkt und sagen, jawohl, hier bin ich. Ich habe dieses Gebet mitgebeten, ich habe dieses Gebet mitgesprochen. Dann einfach, mach das einfach gerade jetzt fest und sei einfach mit da eingeschlossen, gerade jetzt. Wenn du hier live vor Ort bist und du hast deine Hand gerade gehoben oder du spürst einfach, Jesus ruft dich, einfach ganz schnell, geh diesen zweiten Schritt. Das ist nochmal ein Marsch des Glaubens. Komm einfach hier zu mir nach vorne im Glauben und sag, jawohl, Jesus, ich komme zu dir. Ich komme vor dein Angesicht und ich möchte jetzt dein neues Leben empfangen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Kommt einfach ganz schnell nach vorne. Herzlich willkommen. Genau, kommt einfach aus dem Reihen raus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Genau, die Ordner sagen euch, wo ihr euch am besten hinsteht, sodass man zusammensteht. Ist noch jemand da? Ich glaube, da hatten sich noch Leute gemeldet. Komm einfach nach vorne. Lass diesen Marsch des Glaubens für dich nicht vorübergehen. Wenn du weißt, es ist für mich, dann komm einfach ganz schnell noch hier dazu. Komm nach vorne. Wir werden jetzt miteinander beten und ich werde für euch beten und ich werde euch einfach gerade jetzt die Hände auch auflegen und ihr werdet dieses neue Leben in Jesus empfangen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch da gekommen seid. Halleluja. Wunderbar. Preist den Herrn. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lasst uns einfach alle unsere Augen schließen, okay? Auch ihr hier vorne, schließt einfach mal eure Augen. Halleluja. Lasst uns auf Jesus schauen gerade jetzt. Und lasst uns einfach zusammen ein Gebet sprechen. Ich spreche es einfach laut vor und ihr sprecht es laut nach. Und lasst uns sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich gerufen hast. Heute Morgen in deine Gegenwart, an dein Herz. Vergib mir, Herr, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich fern von Gott war. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, dass du ihn für mich hingegeben hast, dass er wegen meiner Sünde gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist aus den Toten, um mir ein neues Leben zu geben. Im Namen Jesus komme ich zu dir, Vater. Und ich bitte dich, vergib mir und reinige mich jetzt von allem, was mich von dir trennt. Ich empfange jetzt Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Und ich komme vor dein Angesicht, Vater. Mach mich zu deinem Kind jetzt. Schenke mir das Wunder der neuen Geburt. Komm, Heiliger Geist. Amen. Und ich danke dir, Vater, dass du in deinem Wort gesagt hast, wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Wer Jesus als seinen Herrn empfängt, dem gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Und so spreche ich dir zu jetzt, meine Schwester, in Jesu Namen. Du hast gerade jetzt Ja gesagt zu Jesus. Und dieses Ja ist ein Ja nicht nur hier auf der Erde, sondern dieses Ja ist ein Ja auch im Himmel. Der Himmel hat dieses Ja gehört. Und so spreche ich dir jetzt zu, du bist seine geliebte Tochter. Und er hat dich zu sich gezogen. Du gehörst ihm und nichts und niemand kann dich mehr trennen von seiner Liebe. In Jesu Namen, Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken. Oh, die Gegenwart Gottes ist so stark hier, auch ihr anderen hier im Raum. Betet einfach Jesus einfach weiter an, innerlich im Geist. Also das ist die Gegenwart Gottes, es ist alles zu seiner Ehre. Es geht ja nicht um irgendwas Menschliches, sondern es geht um ihn. Herr, ich bringe dir diese Schwester, Herr, in dem Raum deiner Herrlichkeit, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass um Jesu Willen du sagst, ja, angenommen, angekommen. Geliebt, geliebt, geliebt, geliebt, geliebt, geliebt, geliebt, geliebt in alle Ewigkeit, in alle Ewigkeit. Halleluja. Danke, Herr, dass in diesem Moment das Wunder der neuen Geburt geschieht, Herr. Danke, Herr, das größte aller Wunder, Herr. Ein Mensch, der getrennt war von Gott, der durch die Sünde getrennt war von Gott, wird neu, neu durch die Waschung der Wiedergeburt, Herr. In Jesu Namen. Danke, Herr, für dieses Wunder, Herr. Danke, Vater, für diese Gewissheit. Komm, Heiliger Geist, mit dieser Gewissheit. Der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, Herr. Danke für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Jesus, wir lieben dich. Oh, sag einfach mal, Jesus, ich liebe dich. Das Wort Gottes sagt, niemand kann Jesus seinen Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. So segne ich dich jetzt mit der Fülle des Heiligen Geistes. Ich segne dich mit der Fülle seines neuen Lebens. Du gehörst zu ihm und er gehört zu dir. In Jesu Namen. Vater, ich bete auch, Herr, für alle die, die hier im Raum sind, die noch nicht in neuen Sprachen beten, Herr, dass du gerade jetzt, Herr, sie erfüllst mit deinem Geist, Herr, in Jesu Namen, jeden Einzelnen, Herr. Ah, oh, wir sind in seiner Gegenwart. Beginnt einfach mal, alle, die ihr in Sprachen singen könnt, im Geist, einfach hier im Raum in Sprachen zu singen. Jeder Einzelne. Jeder Einzelne. Nimm die Kontrolle über ihr Leben vollständig in Jesu Namen. Danke, Jesus, für deine Liebe, Herr. Danke, dass du sie vor Grundlegung der Welt geliebt hast, Herr. Geschaffen hast, sie auf diese Welt gebracht hast, Herr. Dass sie jetzt ihre Identität in dir gefunden hat, Herr, als deine Tochter, Herr. Deine geliebte Tochter. Danke, Vater. Danke, Vater. Du bist wunderbar. Oh, du bist so wunderbar. Wir preisen dich. Oh, lass uns alle noch mal im Geist singen. Oh, er liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich weiß nicht, wie du heißt, aber komm du mal ganz kurz her. Halleluja, weil ich sehe gerade, wie Gott über dir ausspricht, meine Botschafterin. Ich sehe dich wirklich als eine Botschafterin, als eine Botschafterin in dein Umfeld, als eine Botschafterin in deine Stadt. Er segne dich jetzt, er salbt dich jetzt in Jesu Namen, als eine Botschafterin für ihn. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Und für euch alle, die ihr hier vorne jetzt steht, die ihr gerade dieses Gebet mitgebetet habt, hinter euch stehen jetzt noch ganz liebe Mitarbeiter von mir, die einfach noch bereit sind, für euch weiter zu beten, euch weiter zu segnen, euch auch noch was Kleines zu schenken. Und ihr dürft einfach mit ihnen noch kurz ein paar Minuten Zeit verbringen, drüben im Gebetsraum, und dann einfach wieder reinkommen, wenn ihr das möchtet. Also dreht euch einfach mal um und schaut mal, wer hinter euch steht. Halleluja. Preist den Herrn. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, der Herr segnet sie. Danke, Jesus. Komm, lass es mal Jesus einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Ja, da, da, da, da, da. Ja, da, da. Danke, dass diese Gegenwart, Herr, auch über Livestream, zu jedem, der über Livestream zuschaut, geht. Schreib uns einfach eine E-Mail, wenn du berührt worden bist, wenn du ein Wunder erlebt hast, auch während dieses Gottesdienstes oder nachher noch an der Gebetshotline, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Und Gott wird dich segnen auch dafür, dass du Zeugnis gibst von dem, was passiert ist. Halleluja. Und jetzt wollen wir hier noch die Kleidungsstücke und Tücher segnen für alle, die nicht hier sein können heute Morgen und die ein Wunder brauchen in ihrem Körper. Halleluja. Und wir wollen einfach beten, dass die Kraft Gottes einfach zu ihnen geht. Kommt ein bisschen weiter her. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für diese Gegenwart. Streck einfach deine Hand aus, weil wir sind in seiner Gegenwart, Herr, und sie speichert sich gemäß Apostelgeschichte 19,11 in Kleidungsstücken und Tüchern. Und da, wo diese Kleidungsstücke hingelegt werden, kommt dieselbe Herrlichkeit hin, die heute Morgen hier ist, Herr, und die Toten werden auferweckt. Oh, die Toten werden auferweckt. Die Toten werden auferweckt. Die unheilbar Kranken werden geheilt, Herr. Oh, Schmerzen weichen, Herr. Bewegungseinschränkungen weichen. Schwerhörigkeit weichen, Fehlsichtigkeit weichen, Krankheiten weichen in dem Namen Jesus, kreative Wunder geschehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, jeder Not ist begegnet, auch seelische Nöte, Traumata, Ängste verschwinden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir preisen dich, Herr, wir preisen dich. Halleluja. Halleluja. Oh, da ist Kraft. Oh, da ist Kraft. Halleluja, da ist Kraft. Weißt du, das ist real. Die Kraft Gottes speichert sich in solchen Kleidungsstücken und Tüchern. Halleluja. Danke, Jesus. Willst du mal testen? Jesus. Halleluja, da ist Kraft. Da ist Kraft. Halleluja. Wow, da ist Kraft. Jesus. Jesus, Halleluja. Jesus. Wow, wow, da ist Strom. Da ist Strom. Streck ihn mal aus, da ist Strom. Pass auf, streck ihn mal aus. Oh, Strom Gottes über uns alle. Oh, Strom Gottes. Strom Gottes. Strom Gottes. Strom Gottes. Strom Gottes durch die durch. Vollmacht die Kranken zu heilen. Vollmacht die Kranken zu heilen. Vollmacht, Vollmacht, Vollmacht, Vollmacht. Jesu Namen. Empfangt es in Jesu Namen. Überall, bis ganz nach hinten. Oh, bis ganz nach hinten. Empfangt es. Oh, Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Vollmacht. Oh, Jesus. Vollmacht. Vollmacht. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, Vollmacht. Jesus. Oh, Vollmacht. Jesus. Jesus, Vollmacht. Jesus. Hey. Vollmacht. Oh, Vollmacht. Oh, Vollmacht. Oh, Vollmacht. Woo. Vollmacht. Oh, Jesus. Für dein mächtiges Wirken, Herr. Wir danken dir für die kreativen Wunder, die bereits passiert sind, Herr. Wir danken dir, Herr, für all die Wunder, Herr, für all die Heilungen, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass deine heilende Kraft weiterwirkt, Herr. Wir danken dir, dass deine Gegenwart da ist und weiterwirkt. Halleluja.